Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefan Schmelz, München. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Wilhelm Busch. Adelens Spaziergang. Ein Mädchen, schön und voll Gemüt, geht hier spazieren, wie man sieht. Sie pflückt auf frühlingsgrüner Au, vergissmeinnicht, das Blümlein blau. Ach Gott, da hupft ein grüner, nasser, erschrecklich großer Frosch ins Wasser. Adele, die ihn hupfen sah, fällt um und ist der Ohnmacht nah. Ameisenbisse tun gar weh. Schnell springt Adele in die Höhe. Ein Schäfer weidet in der Fern. Den Ziegenbock hat man nicht gern. Es stößt der Bock, Adele schreit. Der Hirt ist in Verlegenheit. Auf seine Hörner nimmt der Bock Adelens Krinolinenrock. Hund, Hirt und Herde stehen stumm um diesen Unglücksfall herum. Der Schäfer trägt Adelen fort. Ein Storch kommt auch an diesen Ort. Schnapp fasst der Storch die Krinoline und fliegt davon mit froher Miene. Hier sitzt das Ding im Baume fest, als wunderschönes Storchennest. Ende von Adelens Spaziergang. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Das Bad am Samstagabend. Hier sieht man Bruder Franz und Fritzen zu zweit in einer Wanne sitzen. Die alte Lene geht, und gleich da treibt man lauter dummes Zeug. Denn Reinlichkeit ist für die zwei am Ende doch nur Spielerei. Jetzt will der Franz beim Untertauchen nur seinen einen Finger brauchen. Natürlich läuft ihm was ins Ohr, dem Franz kommt dieses lustig vor. Das ärgert aber Bruder Fritzen, drum fängt er an, den Franz zu spritzen. Doch der mit seiner großen Zehe tut Fritzen an der Nase wehe. Dafür taucht Fritz den Kopf ihm nieder, was so im Wasser sehr zuwider. Franz aber zieht an Fritzens Bein, der zappelt sehr und kann nicht schreien. In Mund und Auge Zorn entbrannt greift jetzt die rachbegierige Hand. Die Wanne wird zu enge für dieses Kampfgedränge. Perdatsch! Die alte brave Lene kommt leider grad zu dieser Szene. Sie spricht voll Würde und voll Schmerz. Die Reinlichkeit ist nicht zum Scherz. Und die Moral von der Geschichte? Bad zwei in einer Wanne nicht. Ende von Das Bad am Samstagabend. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Bauer und das Kalb. Ein Bauer, der kein Geld mehr hat, der brächte gern sein Kalb zur Stadt. Doch schau, wie dieses Tier sich sträubt und widerspenstig stehen bleibt. Der liebenswürdige Bauersmann bietet umsonst ihm Kräuter an. Vergebens druckt er es und schiebt, das Kalb bleibt stehen, wie's ihm beliebt. Und ganz vergeblich ebenfalls sucht er es fortzuziehen am Hals. Jetzt schau, wie er's mit Disteln sticht. Das Kalb schreit Bäh, doch geht es nicht. Er nimmt das Kalb bei Schweif und Ohr, doch bleibt es störrisch wie zuvor. Mit Drohen und Belehren sucht er es zu bekehren. Doch schon im nächsten Augenblick möcht es durchaus zum Stall zurück.

trägt einen grünen Froschen. Sie denkt allein, ihn zu verschlingen. Das soll ihr aber nicht gelingen. Die Ente und der Enterich, die ziehen den Frosch ganz fürchterlich. Sie ziehen ihn in die Quere, das tut ihm weh gar sehre. Der Frosch kämpft tapfer wie ein Mann, ob das ihm wohl was helfen kann. Schon hat die eine ihn beim Kopf, die andere hält ihr zu den Kropf. Die beiden Enten raufen. Da hat der Frosch gut laufen. Die Enten haben sich besonnen und suchen den Frosch im Brunnen. Sie suchen ihn im Wasserrohr. Der Frosch springt aber schnell hervor. Die Enten mit Geschnatter stecken die Köpfe durchs Gatter. Der Frosch ist fort. Die Enten, wenn die nur auch fort könnten. Da kommt der Koch herbei sogleich und lacht. Hehe, jetzt hab ich euch. 3 Wochen war der Frosch so krank. Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. Ende von Die beiden Enten und der Frosch. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die Brille. Des Mittags, als es 12 war, setzt sich zu Tisch der Herr Aktuar. Er schaut bedenklich, ernst und stille, die Suppe an durch seine Brille, und durch die Brille scharf und klar entdeckt er gleich ein langes Haar. »Nun«, sprach die Frau, »das kann wohl mal passieren. Hast du mich lieb, so wird's dich nicht genieren.« Er aber kehrt sich schleunigst um und holt die Flasche, die voll rum. Er trinkt und ist so sehr verstockt, dass selbst die Wurst ihn nicht verlockt. »Ach«, denkt die Frau, »wie wird das enden?« und sucht die Flasche zu entwenden. Doch hierin kennt er keinen Spaß. »Gleich stell sie her, sonst gibt es was.« Und schon ergreift er mit der Hand den Stock, der in der Ecke stand. Die Frau versucht zu fliehen, indes der Hakenstock verhindert es. Ein Schlag, gar wohlgezielt und tüchtig, trifft und zerbricht die Flasche richtig. Nun nimmt die Frau die Sache krumm und kehrt sich zur Attacke um. Sie hat die Brill und freut sich sehr. Der Mann steht da und sieht nichts mehr. Er tappt herum als blinder Mann, ob er den Feind nicht finden kann, und tappt in seiner blinden Wut, autsch, an des Ofens heiße Glut. Er dreht sich um, und allbereits brennt ihn der Ofen anderseits. Nun aber wird die Wut erst groß, was es auch sei, er haut drauf los. Die Suppenschüssel, Wurst und Glas wird ruiniert, der Hund wird nass. Und Frau und Hund entfliehen, doch er fällt mit dem Stuhl schnell hinterher. Voll Eifer will er nach und ach, rennt an die Tür mit großem Krach. Nun ist's zu Ende mit dem Rasen, das rote Blut rinnt aus der Nasen. Und demutsvoll und flehentlich bemüht er um die Brille sich. Er nimmt mit Freud und Dankgefühl die Brille von dem Besenstiel. So triumphiert das brave Weib. Die Wurst hat tapp der Hund im Leib. Ende von Die Brille. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Diogenes und die bösen Buben von Korinth. Nachdenklich liegt in seiner Tonne Diogenes hier an der Sonne. Ein Bube, der ihn liegen sah, ruft seinen Freund. Gleich ist er da. Nun fangen die 2 Tropfen am Fasse an zu klopfen. Diogenes schaut aus dem Fass und spricht: »Ei, ei, was soll denn das?« Der Bube mit der Mütze holt seine Wasserspritze. Er spritzt durchs Wundloch in das Fass. Diogenes wird pudelnass. Kaum legt Diogenes sich nieder, so kommen die bösen Buben wieder. Sie gehen ans Fass und schieben es. »Halt, halt!« schreit da Diogenes. »Ganz schwindlig wird der Brave. Passt auf! Jetzt kommt die Strafe!« Zwei Nägel, die am Fasse stecken, fassen die Buben bei den Röcken. Die bösen Buben weinen und zappeln mit den Beinen. Da hilft kein Weinen und kein Schrein. Sie müssen unters Fass hinein. Die bösen Buben von Korinth sind platt gewalzt, wie Kuchen sind. Diogenes der Weise aber kroch ins Fass und sprach, »Ja, ja, das kommt von das.« Ende von Diogenes und die bösen Buben von Korinth. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Ehre dem Fotografen, denn er kann nichts dafür. Wie häufig tadelt man den Fotografen? Und doch wie ungerecht! Der Fotograf ist eigentlich Maler, denn er zeichnet und lasiert. Er wählt die richtige Distanz für Goldsachen und neue Zylinder. Er arrangiert die Neuverlobten und wohlgelungen wäre die Gruppe, hätte nicht das männliche Objekt der Kunst die rechte untere Extremität eigenmächtig nach vorne geschoben. Hier ist Fräulein Adele im Begriffe, für ihren Ferdinand sich fotografieren zu lassen. Der Fotograf verfährt mit der äußersten Sorgfalt. Er hat die Position zu seiner Zufriedenheit geordnet. Aber unbefriedigend ist das Resultat. Denn was kann der Apparat gegen die unaufhaltsamen Schwingungen eines zärtlich erregten Herzens? Auch Hanno von Hinkelsmark will sich aufnehmen lassen. Den Kopf etwas mehr nach rechts. Oder bitte stehen Sie gefälligst lieber auf und nur recht freundlich, wenn ich bitten darf. So, es beginnt. 7, 8, 9, 10, 11. Fertig. Hier ist die Platte. Was die Kritik von einem guten Kunstwerk verlangt, ist drin. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bloß die ruhige Haltung fehlt. Wie kommt das nur? Der Mensch tut's, der Apparat macht's und der Fotograf verkauft's. Drum, Ehre dem Fotografen, denn er kann nichts dafür. Ende von Ehre dem Fotografen. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Ein Abenteuer in der Neujahrsnacht oder Warum Herr Brandmeier das Punschtrinken für immer verschworen hat. Ein Lebensstück in Bildern. Diese Geschichte enthält ausschließlich Bilder, keinen Text. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Gesine für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Eine unangenehme Überraschung. Der Altgesell ist froh und lacht, weil ihm das erste Maß gebracht. Der Stoff ist sehr zu loben, drum wird sofort der Krug gehoben. Schlupp rinnt das Bier durch seine Kehle und einmal in die heiße Seele. Was ist denn das? Denkt er erschreckt. Dass dieses so abscheulich schmeckt. Da hat er es, o Schreck, o Graus! Ha, welch abscheuche, tote Maus! Ja, ja, kaum will man sich erfreuen, so kommt gleich was Fatales drein. Ende von Eine unangenehme Überraschung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Gesine für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die Entführung aus dem Serail. Der Sultan winkt. Suleima schweigt und zeigt sich gänzlich abgeneigt. »Ha!« ruft der Sultan zornigen Muts. »Führt sie hinweg!« Der Sklave tut's. Der Ritter Arthur sucht voll Tücken, des Hauses Wächter zu berücken. Schon trinkt die Wache ziemlich viel. Herr Arthur stimmt sein Lautenspiel. Jetzt ist die Schildwach schon betrunken. Und schau, Suleima hat gewunken. Hier grüßt man sich voll Zärtlichkeit. Gebt acht, der Aga ist nicht weit. Der ruft, Herr Sultan, kommt in Eil, grad steigt der Wer in das Serail. Die beiden Türken steigen nach, bis zu Suleimas Vorgemach. Kaum sind die beiden Türken oben, da wird die Leiter umgeschoben. Der Aga sticht in großer Hitze dem Sultan in die Nasenspitze. Dem Sultan aber klopft das Herz vor Herzenspein und Nasenschmerz. Das Pärchen aber, froh und heiter, entflieht per Schiff und segelt weiter. Ende von Die Entführung aus dem Serail. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Gesine für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Eugen, der Honigschlecker. Hans Dralle schläft. Ob seinem Kopf steht wohlverwahrt der Honigtopf. Da ist's ihm so, als ob was rauscht. Hans Dralle spitzt das Ohr und lauscht. Ha! Schleicht nicht dort aus jener Tür ein greulich Phänomen herfür. In seinen Augen kann man's lesen. Dies ist fürwahr kein menschlich Wesen. Ein Quadruped ist hier zu schauen, ein Flügeltier mit Schweif und Klauen. Hans Dralle steht das Haar nach oben, die Zipfelhaube wird gehoben. Schon kommt's in fürchterlichen Sprüngen, den Bienenvater zu verschlingen. Und Buh! Ertönt's wie Geisterchor in Junker Drallens rechtes Ohr. Es hebt sich auf die Hintertatzen, man hört es an den Wänden kratzen. Gottlob, jetzt kehrt es wieder um. Hans Dralle ist vor Schrecken stumm. Ihm hängt der Schweiß an jedem Haar, bis das Phantom verschwunden war. Und drauf sitzt das Gespenst zu Haus und schlägt den Topf voll Honig aus. Ende von Eugen der Honigschlecker. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Gesine für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Phips der Affe. Pegasus, du alter Renner, trag mich mal nach Afrika, all dieweil so schwarze Männer und so bunte Vögel da. Kleider sind da wenig Sitte, höchstens trägt man einen Hut, auch wohl einen Schurz der Mitte, man ist schwarz und damit gut. Dann ist freilich jeder bange, selbst der Affengreis entfleucht, wenn die lange Brillenschlange zischend von der Palme kreucht. Kröten fallen auf den Rücken, ängstlich wird das Bein bewegt, und der Strauß muß heftig drücken, bis das große Ei gelegt. Krokodile weinen Tränen, Geier sehen kreischend zu, sehr gemein sind die Hyänen, schäbig ist der Marabu. Nur die Affen, voller Schnacken, haben Vor- und Hinterhand, emsig mümmeln ihre Backen, gerne hockt man beieinand. Papa schaut in eine Stelle, Onkel kratzt sich sehr geschwind, Tante kann es grad so schnelle, Mama untersucht das Kind. Phips, so wollen wir es nennen, aber wie er sich betrug, wenn wir ihn genauer kennen, ach, das ist betrübt genug. Selten zeigt er sich beständig, einmal hilft er aus der Not, anfangs ist er recht lebendig, und am Schlusse ist er tot. Erstes Kapitel.

Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die Folgen der Kraft. Mit kühnem Mut aus seinem Bett schwingt sich der Turner Hoppenstedt. Schon ist das Hantelpaar bereit zu frisch fromm freier Tätigkeit. Der Bizeps wird zuerst geübt, er, der dem Arm die Spannkraft gibt. Einseitig aber ist der Mann, der's nicht mit beiden Händen kann. Stramm sei der Nacken, daß man trage das Vollgewicht in kühner Waage. Besonders auch versäumt er nie des Beines Muskelenergie. Derweil sitzt unten beim Kaffee Herr Meck und deutet in die Höh. Es wächst die Kraft, doch unten hier liest Vater Meck in dem Kurier. Und krax! Zu groß war das Gewicht, die Decke trägt es nicht und bricht. Und Hoppenstedt, wie er sich stemme, saust schon in Topf und Butterbämme. Man läuft, man fällt nach allen Seiten, und Hoppenstedt fängt an zu reiten. Er eilt hinaus mit schnellem Schritt, und Topf und Butter eilen mit. Am schlimmsten aber, oh, oh, oh, erging es dem guten Fidelio. Ende von »Die Folgen der Kraft«. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die fromme Helene. Erstes Kapitel. Wie der Wind in Trauerweiden tönt des frommen Sängers Lied, wenn er auf die Lasterfreuden in den großen Städten sieht. Ach, die sittenlose Presse, tut sie nicht in früher Stund all die sündlichen Exzesse schon den Bürgersleuten kund? Offenbach ist im Thalia, hier sind Bälle, da Konzerts. Annchen, Hannchen und Maria hüpft vor Freuden schon das Herz. Kaum trank man die letzte Tasse, putzt man schon den irdschen Leib, auf dem Walle auf der Gasse wimmelt man zum Zeitvertreib. Wie sie schauen, wie sie grüßen, hier die zierlichen Monsieurs, dort die Damen mit den süßen, himmlisch hohen Prachtpopös. Und der Jud mit krummer Ferse, krummer Nas und krummer Hos schlängelt sich zur hohen Börse, tief verderbt und seelenlos. Schweigen will ich von Lokalen, wo der Böse nächtlich prasst, wo im Kreis der Liberalen man den heiligen Vater hasst. Schweigen will ich von Konzerten, wo der Kenner hoch entzückt mit dem seelenvoll verklärten Opernglase um sich blickt, wo mit weichem Wogebusen man schön warm beisammensitzt, wo der hehre Chor der Musen, wo ab Apollo selber schwitzt. Schweigen will ich vom Theater, wie von da des Abends spät schöne Mutter, alter Vater arm in Arm nach Hause geht. Zwar man zeuget viele Kinder, doch man denket nichts dabei, und die Kinder werden Sünder, wenn's den Eltern einerlei. Komm, Helenchen, sprach der brave Vormund, komm, mein liebes Kind, komm aufs Land, wo sanfte Schafe und die frommen Lämmer sind. Da ist Onkel, da ist Tante, da ist Tugend und Verstand, da sind deine Anverwandte. So kam Lenchen auf das Land. Zweites Kapitel. Helene, sprach der Onkel Nolte, was ich schon immer sagen wollte, ich warne dich als Mensch und Christ. O, hüte dich vor allem Bösen. Es macht Pläsier, wenn man es isst, es macht Verdruß, wenn man's gewesen. »Ja, leider«, sprach die milde Tante, »so ging es vielen, die ich kannte. Drum soll ein Kind die weisen Lehren der alten Leute hoch verehren. Die haben alles hinter sich und sind, Gottlob, recht tugendlich. Nun gute Nacht, es ist schon späte. Und gutes Lenchen, bete, bete.« Helene geht. Und mit Vergnügen sieht sie des Onkels Nachthemd liegen, die Nadel her, so schnell es geht, und Hals und Ärmel zugenäht. Darauf begibt sie sich zur Ruh und deckt sich warm und fröhlich zu. Bald kommt der Onkel auch herein, und scheint bereits recht müd zu sein. Erst nimmt er seine Schlummerprise, denn er ist sehr gewöhnt an diese, und nun vertauscht er mit Bedacht das Hemd des Tags mit dem der Nacht. Doch geht's nicht so, wie er wohl möcht, denn die Geschichte will nicht recht. Potz tausend, das ist wunderlich! Der Onkel Nolte ärgert sich. Er ärgert sich, doch hilft es nicht. Ja, siehste wohl, da liegt das Licht. Stets größer wird der Ärger nur, es fällt die Dose und die Uhr. Rack! Stößt er an den Tisch der Nacht, was einen großen Lärm gemacht. Hier kommt die Tante mit dem Licht. Der Onkel hat schon Luft gekriegt. O sündenvolle Kreatur, dich mein ich dort. Ja, schnarche nur. Helene denkt, dies will ich nun auch ganz gewiss nicht wieder tun. Drittes Kapitel. Helenchen wächst und wird gescheit und trägt bereits ein langes Kleid. Na, Lene, hast du's schon vernommen? Der Vetter Franz ist angekommen. So sprach die Tante früh um achte, indem sie gerade Kaffee machte. Und, hörst du, sei fein hübsch manierlich und zeige dich nicht ungebührlich und sitz bei Tische nicht so krumm und gaffe nicht so viel herum. Und ganz besonders muß ich bitten, das Grüne, was so ausgeschnitten. Du ziehst mir nicht das Grüne an, weil ich's nun mal nicht leiden kann. Ei, denkt Helene, schläft er noch? Und schaut auch schon durchs Schlüsselloch. Der Franz, ermüdet von der Reise, liegt tief versteckt im Bettgehäuse. Ah, jam, jam. So gähnt er eben. Es wird wohl Zeit, sich zu erheben und sich allmählich zu bequemen, die Morgenwäsche vorzunehmen. Zum ersten ist es mal so schicklich, zum zweiten ist es sehr erquicklich, zum dritten ist man sehr bestaubt und viertens soll man's überhaupt, denn fünftens ziert es das Gesicht und schließlich Schaden tut's mal nicht. Wie fröhlich ist der Wandersmann, zieht er das reine Hemd sich an und neu gestärkt und friedlich heiter bekleidet er sich emsig weiter. Und erntet endlich still erfreut die Früchte seiner Reinlichkeit. Jetzt steckt der Franz die Pfeife an. Helene eilt so schnell sie kann. Pläm, stößt sie an die alte Brause, die oben steht im Treppenhause. Sie kommt auf Handchen hergerollt, die Franzens Stiefel holen wollt. Die Lene rutscht, es rutscht die Hanne. Die Tante trägt die Kaffeekanne. Da geht es klirr und klipp und klapp. Und auch der Onkel kriegt was ab. Viertes Kapitel. Der Franz, ein Schüler hochgelehrt, macht sich gar bald beliebt und wert. So hat er einstens in der Nacht bei folgendes Gedicht gemacht. Als ich so von ungefähr durch den Wald spazierte, kam ein bunter Vogel, der pfiff und quinquilierte. Was der bunte Vogel pfiff, fühle und begreife ich. Liebe ist der Inbegriff. Auf das andere pfeife ich. Er schenkt's Helenen, die darob ganz hoch erfreut und voller Lob. Und Franz war wirklich angenehm, teils dieser halb, teils außerdem. Wenn in der Küche oder Kammer ein Nagel fehlt, Franz holt den Hammer. Wenn man den Kellerraum betritt, wo's öd und dunkel, Franz geht mit. Wenn man nach dem Gemüse sah in Feld und Garten, Franz ist da. Oft ist zum Beispiel an den Stangen die Bohne schwierig zu erlangen, Franz aber fasst die Leiter an, dass Lenchen ja nicht fallen kann. Und ist sie dann da oben fertig, Franz ist zur Hülfe gegenwärtig. Kurzum, es sei nun, was es sei, der Vetter Franz ist gern dabei. Indessen ganz in Sonderheit ist er voll Scherz und Lustbarkeit. Schau, schau, da schlupft und hupft im Grün ein Frosch herum, gleich hat er ihn, und setzt ihn heimlich nackt und bloß in Nolten seine Tobaksdos. Wie nun der sanfte Onkel Nolte sich eine Prise schöpfen wollte, hocks da, mit einem Satze saß der Frosch an Nolten seiner Nas. Platsch, springt er in die Tasse gar, worin noch schöner Kaffee war. Schlupp, sitzt er in der Butterbämme, ein kleines Weilchen in der Klemme. Putsch! Ach, der Todesschreck ist groß. Er hupft in Tante ihren Schoß. Der Onkel ruft und zieht die Schelle. »He, Handchen, Handchen, komme schnelle!« und Hannchen ohne Furcht und Bangen entfernt das Scheusal mit der Zangen. Nun kehrt die Tante auch zum Glück ins selbstbewusste Sein zurück. Wie hat Helene da gelacht, als Vetter Franz den Scherz gemacht. Eins aber war von ihm nicht schön. Man sah ihn oft bei Hannchen stehen. Doch jeder Jüngling hat wohl mal einen Hang fürs Küchenpersonal, und sündhaft ist der Mensch im Ganzen. Wie betet Lenchen da für Franzen? Nur einer war, der heimlich grollte, das ist der ahnungsvolle Nolte. Natürlich tut er dieses bloß in Anbetracht der Tobaksdos. Er war auch wirklich voller Freud, als nun vorbei die Ferienzeit, und Franz, mit Schrecken wiederum, zurück muß aufs Gymnasium. Fünftes Kapitel. Und wenn er sich auch ärgern sollte, was schert mich dieser Onkel Nolte? So denkt Helene leider Gotts und schreibt dem Onkel grad zum Trotz: Geliebter Franz, du weißt es ja, dein bin ich ganz. Wie reizend schön war doch die Zeit, wie himmlisch war das Herz erfreut, als in den Schnabelbohnen drin der jemand eine jemanden, ich darf sagen, herzlich küßte. Gott, wenn das die Tante wüsste. Und ach, wie ist es hier zu Land doch jetzt so schrecklich anigant. Der Onkel ist Gottlob recht dumm, die Tante nöckert so herum, und beide sind so furchtbar fromm. Wenn's irgend möglich, Franz, so komm und trockne meiner Sehnsucht Träne. 10.000 Küsse von Helene. Jetzt Siegellack. Doch weh, alsbald ruft Onkel Nolte donnernd: Halt! Und an Helenens Nase stracks klebt das erhitzte Siegelwachs. Sechstes Kapitel. In der Kammer still und dunkel schläft die Tante bei dem Onkel. Mit der Angelschnur versehen naht sich Lenchen auf den Zehen. Zupp, schon lüftet sich die Decke zu des Onkels großem Schrecke. Zupp. Jetzt spürt die Tante auch an dem Fuß den kalten Hauch. »Nolte«, ruft sie, »lasse das, denn das ist ein dummer Spaß.« Und mit Murren und Gebrumm kehrt man beiderseits sich um. Schnopp, da liegt man gänzlich bloß. Und die Zornigkeit wird groß, und der Schlüsselbund erklirrt, bis der Onkel flüchtig wird. Autsch, wie tut der Fuß so weh, an der Angel sitzt die Zeh. Lene hört nicht auf zu zupfen, Onkel Nolte, der muß hupfen. Lene hält die Türe zu. »O, du böse Lene, du!« Stille wird es nach und nach, Friede herrscht im Schlafgemach. Am Morgen aber ward es klar, was nachts im Rat beschlossen war. Kalt, ernst und dumpf sprach Onkel Nolte. »Helene, was ich sagen wollte?« »Ach«, rief sie, »ach, ich will es nun auch ganz gewiß nicht wieder tun.« »Es ist zu spät.« Drum stante P., pack deine Sachen. So, Ade. Siebentes Kapitel. Ratsam ist und bleibt es immer für ein junges Frauenzimmer, einen Mann sich zu erwählen und womöglich zu vermählen. Erstens will es so der Brauch, zweitens will man's selber auch. Drittens, man bedarf der Leitung und der männlichen Begleitung, weil bekanntlich manche Sachen, welche große Freude machen, Mädchen nicht allein verstehen. Als da ist, ins Wirtshaus gehen. Freilich oft, wenn man auch möchte, findet sich nicht gleich der Rechte, und derweil man so allein, sucht man sonst sich zu zerstreuen. Lene hat zu diesem Zwecke zwei Kanari in der Hecke, welche Nieb und Piep genannt. Zierlich fraßen aus der Hand diese goldig netten Mätzchen, aber Minzi hieß das Kätzchen. Einstens kam auch auf Besuch Kater Munzel, frech und klug. Alsobald, so ist man einig, fest entschlossen, still und schleunig, ziehen sie voll Mörderdrang, Nieb und Piep die Hälse lang. Drauf so schreiten sie ganz heiter zu dem Kaffeetische weiter. Minzi mit dem sanften Tätzchen nimmt die guten Zuckerplätzchen, aber Munzels dicker Kopf quält sich in den Sahnetopf. Grad kommt Lene, welche drüben eben einen Brief geschrieben mit dem Licht und Siegellack, und bemerkt das Lumpenpack. Minzi kann noch schnell enteilen, aber Munzel muß verweilen, denn es sitzt an Munzels Kopf festgeschmiegt der Sahnetopf. Blindlings stürzt er sich zur Erd. Klacks, der Topf ist nichts mehr wert. Aufs Buffet geht es jetzt unter, Flaschen, Gläser, alles runter. Sehr in Ängsten sieht man ihn aufwärts sausen am Kamin. Ach, die Venus ist perdu, Klickradoms von Medici. Weh, mit einem Satze ist er vom Kamine an dem Lüster, und da geht es klingeling links, unten liegt das teure Dings. Schnell sucht Munzel zu entrinnen, doch er kann nicht mehr von hinnen. Wehe, Munzel, Lene kriegt Tute, Siegellack und Licht. Allererst tut man die Tute an des Schweifs behaarte Rute, dann das Lack, nachdem's erhitzt, auf die Tute, bis sie sitzt. Drauf hält man das Licht daran, daß die Tute brennen kann. Jetzt lässt man den Munzel los. Mau, wie ist die Hitze groß! Achtes Kapitel. Wenn's einer davon haben kann, so bleibt er gerne dann und wann des Morgens, wenn das Wetter kühle, noch etwas liegen auf dem Pfühle und denkt sich so in seinem Sinn, na, dämmre noch ein bissel hin, und denkt so hin und denkt so her, wie dies wohl wär, wenn das nicht wär, und schließlich wird es ihm zu dumm, er wendet sich nach vorne um, kreucht von der warmen Lagerstätte und geht an seine Toilette. Die Propertät ist stets zu schätzen, doch kann sie manches nicht ersetzen. Der Mensch wird schließlich mangelhaft, die Locke wird hinweggerafft. Mehr ist hier schon die Kunst zu loben, denn Schönheit wird durch Kunst gehoben. Allein auch dieses, auf die Dauer, fällt doch dem Menschen schließlich sauer. »Es sei«, sprach Lene heute früh, »ich nehme Schmöck und Kompanie.« G. J. C. Schmöck, schon längst bereit, ist dieser halb gar hoch erfreut, und als der Frühling kam ins Land, ward Lene Madame Schmöck genannt. Neuntes Kapitel. Es war Heidelberg, das sich erwählten als Freudenort die Neuvermählten. Wie lieblich wandelt man zu zweien das Schloss hinauf im Sonnenschein. Ach, sieh nur mal, geliebter Schorsch, hier diese Trümmer alt und morsch. Ja, sprach er, aber diese Hitze, und fühle nur mal, wie ich schwitze. Ruinen machen vielen Spaß, auch sieht man gern das große Fass und alle Ehrfurcht, muß ich sagen. Alsbald so sitzt man froh im Wagen und sieht das Panorama schnelle vorüberziehen bis zum Hotelle. Denn Spargel, Schinken, Koteletts sind doch mitunter auch was Netz. Pst, Kellner, stellen Sie eine kalt, und Kellner, aber möglichst bald. Der Kellner hört des Fremden Wort, es aus der Frack schon eilt er fort. Wie lieb und luftig perlt die Blase der Witwe Kliko in dem Glase. Gelobt seist du viel tausendmal. Helene blättert im Journal. Pist, Kellner, noch einmal so eine. Helenen ihre Uhr ist neune. Der Kellner hört des Fremden Wort, es saust der Frack, schon eilt er fort. Wie lieb und luftig perlt die Blase der Witwe Kliko in dem Glase. Pist, Kellner, noch so was von den. Helenen ihre Uhr ist zehn. Schon eilt der Kellner im sich fort. Helene spricht ein ernstes Wort. Der Kellner leuchtet auf der Stiegen. Der fremde Herr ist voll Vergnügen. Pitsch, siehe da, er löscht das Licht. Plumps liegt er da und rührt sich nicht. Zehntes Kapitel. Viele Madams, die ohne Sorgen in Sicherheit und Wohlgeborgen, die denken, pa, es hat noch Zeit und bleiben ohne Frömmigkeit. Wie lobenswert ist da Helene. Helene denkt nicht so wie jene. Nein, nein, sie wandelt oft und gerne zur Kirche hin, obschon sie ferne, und Jean mit demutsvollem Blick drei Schritte hinterwärts zurück, das Buch der Lieder in der Hand folgt seiner Herrin unverwandt. Doch ist Helene nicht allein, nur auf sich selbst bedacht, oh nein! Ein guter Mensch gibt gerne Acht, ob auch der Andres Böses macht, und strebt durch häufige Belehrung nach seiner Besserung und Bekehrung. »Chang«, sprach sie einstens, »deine Taschen sind oft so dick. Chang, tust du naschen?« Ja, siehst du wohl, ich dacht es gleich, o Schang, denk an das Himmelreich! Dies Wort drang ihm in die Natur, so daß er schleunigst Besserung schwur. Doch nicht durch Worte nur allein soll man den andern nützlich sein. Helene strickt die guten Jacken, die so erquicklich für den Nacken, denn draußen wehen raue Winde. Sie fertigt auch die warme Binde, denn diese ist für kalte Mägen zur Winterszeit ein wahrer Segen. Sie pflegt mit herzlichem Pläsier sogar den fränkischen Offizier, der noch mit Mähren dieses Jahr im deutschen Reiche sesshaft war. Besonders aber tat ihr Leid der armen Leut Bedürftigkeit. Und da der Arzt mit Ernst geraten, den Leib in warmem Wein zu baden, so tut sie's auch. O, wie erfreut ist nun die Schar der armen Leut, die sich recht innerlich zu laben, doch auch mal etwas Warmes haben. Elftes Kapitel. Viel Freude macht, wie männiglich bekannt, für Mann und Weib der heilige Ehestand. Und lieblich ist es für den Frommen, der die Genehmigung dazu bekommen, wenn er sodann nach der üblichen Frist glücklicher Vater und Mutter ist. Doch manchmal ärgert man sich bloß, denn die Ehe bleibt kinderlos. Dieses erfuhr nach einiger Zeit Helene mit großer Traurigkeit. Nun wohnte allda ein frommer Mann bei St. Peter dicht nebenan, von Frauen und Jungfrauen weit und breit hoch gepriesen ob seiner Gelehrsamkeit. Jetzt war er freilich schon etwas kränklich. »O, meine Tochter«, sprach er bedenklich, »dieses ist ein schwierig Kapitel, da helfen allein die geistlichen Mittel. Drum, meine Beste, ist dies mein Rat, schreite hinauf den steilen Pfad und folge der seligen Pilgerspur, gen Chausement de Bon Secours, denn dorten, berühmt seit alter Zeit, steht die Wiege der Fruchtbarkeit. Und wer allda sich hinverfügt und wer allda die Wiege gewiegt, der spüret bald nach selbichter Fahrt, daß die Geschichte anders ward. Solches hat noch vor etzlichen Jahren leider Gott seine fromme Jungfer erfahren, welche, indem sie bis dato in diesen Dingen nicht sattsam unterwiesen, aus Unbedacht und kindlichem Vergnügen, die Wiege hat angefangen zu wiegen. Und ob sie schon nur ein wenig gewiegt, hat sie dennoch ein ganz kleines Kind gekriegt. Auch kam da ein frecher Pilgersmann, der rühret aus Vorwitz die Wiegen an. Darauf nach etwa etzlichen Wochen, nachdem er dieses verübt und verbrochen, und doch, meine Liebe, genug für heute. Ich höre, das ist zur Metten, Leute. Adio und Trost sei dir beschieden. Zeuge hin in Frieden. Zwölftes Kapitel. Hoch von gnadenreicher Stelle winkt die Schenke und Kapelle. Aus dem Tale zu der Höhe, in dem seligen Gedränge andachtsvoller Christenmenge, fühlt man froh des anderen Nähe. Denn hervor aus Herz und Munde, aus der Seele tiefstem Grunde, haucht sich warm und innig an Pilgerin und Pilgersmann. Hier vor allen Schuh bestaubt, warm ums Herze, warm ums Haupt, oft erprobt in ernster Kraft, schreitet die Erzgebruderschaft. Itzo kommt die Jungferngilde, auf den Lippen Harmonie, in dem Busen Engelsmilde, in der Hand das Paraplö. O, wie lieblich tönt der Chor! Bruder Jochen betet vor. Aber dort im Sonnenscheine geht Helene traurig heiter, sozusagen ganz alleine, denn ihr einziger Begleiter, still verklärt im Sonnenglanz, ist der gute Vetter Franz, den seit kurzem die Bekannten nur den heiligen Franz benannten. Traulich wallen sie zu zweit als zwei fromme Pilgersleut. Gott sei Dank, jetzt ist man oben. Und mit Preisen und mit Loben und mit Eifer und Bedacht wird das Nötige vollbracht. Freudig eilt man nun zur Schenke, freudig greift man zum Getränke, welches schon seit langer Zeit in des Klosters Einsamkeit ernst besonnen, still vertraut, Bruder Jakob öfters braut. Hierbei schauen sich innig an Pilgerin und Pilgersmann. Endlich nach des Tages Schwüle naht die sanfte Abendkühle. In dem goldenen Mondenschein geht Helene froh und heiter, sozusagen ganz alleine, denn ihr einziger Begleiter still verklärt im Mondesglanz ist der heilige Vetter Franz. Traulich ziehen sie heim zu zweit als zwei gute Pilgersleut. Doch die Erzgebruderschaft nebst den Jungfern tugendhaft, die sich etwas sehr verspätet, kommen jetzt erst angebetet. O, wie lieblich tönt der Chor! Bruder Jochen bietet vor. Schau, da kommt von ungefähr eine Droschke noch daher. Er, der diese Droschke fuhr, frech und ruchlos von Natur, heimlich denkend Papperlapp, tuet seinen Hut nicht ab. Weh, schon schauen ihn grollend an Pilgerin und Pilgersmann. Zwar der Kutscher sucht mit Klappen anzuspornen seinen Rappen, aber Jochen schiebt die lange Jungfernbundesfahnenstange durch die Hinterräder quer. Schrupp, uns Fuhrwerk geht nicht mehr. Bei den Beinen, bei dem Rocke, zieht man ihn von seinem Bocke. Jungfer Nanni mit der Krücke stößt ihn häufig ins Genicke. Aber Jungfer Adelheid treibt die Sache gar zu weit, denn sie sticht in Kampfeshitze mit des Schirmes scharfer Spitze. Und vor Schaden schützt ihn bloß seine warme Lederhos. Drauf so schauen sich fröhlich an Pilgerin und Pilgersmann. Fern verklingt der Jungfernchor. Bruder Jochen bietet vor. Doch der böse Kutscher, dem alles dieses nicht genehm, meldet eilig die Geschichte bei dem hohen Stadtgerichte. Dieses ladet baldigst vor Jochen und den Jungfernchor. Und das Urteil wird gesprochen. Bruder Jochen kriegt 3 Wochen, aber Jungf und Bruderschaften sollen für die Kosten haften. Ach, da schauen sich traurig an Pilgerin und Pilgersmann. Dreizehntes Kapitel. Wo kriegten wir die Kinder her, wenn Meister Klapperstorch nicht wär? Er war's, der Schmöcks in letzter Nacht ein kleines Zwillingspaar gebracht. Der Vetter Franz mit mildem Blick hub an und sprach, O, welches Glück, welch kleine, freundliche Kollegen! Das ist für wahr zwiefacher Segen. Drum töne zwiefach Preis und Ehr, Herr Schmöck, ich gratuliere sehr. Bald drauf um 12 kommt Schmöck herunter, so recht vergnügt und frisch und munter, und emsig setzt er sich zu Tische, denn heute gibt's Salat und Fische. Autsch, eine Grete kommt verquer, und Schmöck wird blau und hustet sehr, und hustet, bis ihm der Salat aus beiden Ohren fliegen tat. Bums, da, er schließt den Lebenslauf. Der Jean fängt schnell die Flasche auf. Oh, sprach der Jean, es ist ein Graus. Wie schnell ist doch das Leben aus. Vierzehntes Kapitel. O Franz, spricht Lene und sie weint. O Franz, du bist mein einziger Freund. Ja, schwört der Franz mit mildem Hauch. Ich war's, ich bin's und bleib es auch. Nun gute Nacht. Schon tönt es 10, will's Gott auf baldig wiedersehen. Die Stiegen steigt er sanft hinunter. Schau, schau, die Kati ist noch munter. Das freut den Franz, er hat nun mal einen Hang fürs Küchenpersonal. Der Jean, der heimlich näher schlich, bemerkt die Sache zorniglich. Von großer Eifersucht erfüllt, hebt er die Flasche rasch und wild und kracks. Es dringt der scharfe Schlag bis tief in das Gedankenfach. Es ist aus. Der Lebensfaden bricht. Helene naht. Es fällt das Licht. Fünfzehntes Kapitel. Ach, wie ist der Mensch so sündig? Lene, Lene, gehe in dich. Und sie eilet tief erschüttert zu dem Schranke, schmerzdurchzittert. Fort, ihr falschgesinnten Zöpfe, Schminke und Pomadentöpfe, fort, du Apparat der Lüste, hochgewölbtes Herzgerüste, fort vor allem mit dem Übel, dieser Lust- und Sündenstiebel, Trödelkram der Eitelkeit, fort, und sei der Glut geweiht. O, wie lieblich sind die Schuhe demutsvoller Seelenruhe. Sieh, da geht Helene hin, eine schlanke Büßerin. Sechzehntes Kapitel. Es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Nein, ruft Helene, aber nun will ich's auch ganz und ganz und ganz und ganz gewiss nicht wieder tun. Sie kniet von Ferne, fromm und frisch. Die Flasche steht auf dem Tisch. Es lässt sich knien auch ohne Pult. Die Flasche wartet mit Geduld. Man liest nicht gerne weit vom Licht. Die Flasche glänzt und rührt sich nicht. Oft liest man mehr als wie genug. Die Flasche ist kein Liederbuch. Gefährlich ist des Freundes Nähe. O Lene, Lene, wehe, wehe! O sie, im sel'gen Nachtgewande erscheint die jüngst verstorbene Tante, mit geisterhaftem Schmerzgetöse. Helene, ruft sie. O Helene! Umsonst. Es fällt die Lampe um, gefüllt mit dem Petroleum, und hilflos und mit Angstgewimmer verkohlt dies fromme Frauenzimmer. Hier sieht man ihre Trümmer rauchen. Der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Siebzehntes Kapitel. Hu, draußen welch ein schrecklich Grausen, Blitz, Donner, Nacht und Sturmesbrausen! Schon wartet an des Hauses Schlote der Unterweltgeschwänsterbote. Zwar Lenens guter Genius bekämpft den Geist der Finsternuss, doch dieser kehrt sich um und packt ihn mit der Gabel zwiegezackt. O weh, der gute Feld! Es siegt der Geist der Unterwelt. Er faßt die arme Seele schnelle und fährt mit ihr zum Schlund der Hölle, hinein mit ihr, hoho, haha. Der heilige Franz ist auch schon da. Schluss. Als Onkel Nolte dies vernommen, war ihm sein Herze sehr beklommen. Doch als er nun genug geklagt, »Oh«, sprach er, »ich hab's gleich gesagt«, das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Ah ja, da bin ich wirklich froh, denn Gott sei Dank, ich bin nicht so. Ende von Die fromme Helene. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der gewandte, kunstreiche Barbier. Diese Geschichte enthält leider nur Bilder, keinen Text. Die Bilder finden sich bei gutenberg.spiegel.de. Ende von Der gewandte, kunstreiche Barbier. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Hahnenkampf. Der Gickerich, ein Gockel fein, guckt in den Topf voll Brüh hinein. Ein zweiter, Gackerich genannt, kommt auch sogleich herzugerannt, und jeder langt mit Mühe im Topfe nach der Brühe. Der Gicker und der Gackerich betrachten und fixieren sich. Zum Kampf gerüstet und ganz nah, so stehen sie Aug in Auge da. Sie fangen mit den Tatzen entsetzlich an zu kratzen und schlagen sich die Sporen um ihre roten Ohren. Jetzt rupft der Gickerich, oh Graus, dem Gackerich die schönste Feder aus. Doch Gackerich, der erst entfloh, macht's jetzt dem andern ebenso.

Ende von Der heilige Antonius. Letzte Versuchung. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der hinterlistige Heinrich. Die Mutter sprach: »O Heinrich mein, nimm diese Brezen, sie sei dein.« Der böse Heinrich denkt sich gleich: »Jetzt fang ich Gänse auf dem Teich.« Ein junges Gänslein schwamm ans Land. Schwapp hat es Heinrich in der Hand. Es schreit und zappelt fürchterlich. Die Alten sind ganz außer sich. Jetzt fasst die Gans den Heinrich an, wo sie zunächst ihn fassen kann. Der Heinrich fällt auf seinen Rücken, am Ohr tun ihn die Gänse zwicken. Sie fliegen dann, oh weh, mit Heinrich fort und in die Höh. Hoch über seiner Mutter Haus, da lassen sie den Heinrich aus. Der fällt ganz schwarz und über Kopf der Mutter in den Suppentopf. Mit einer Gabel und mit Mühe zieht ihn die Mutter aus der Brüh. Hier sieht man ihn am Ofen stehen. Dem Schlingel ist's ganz recht geschehen. Die Gänse aber voll Ergötzen verzehren Heinrichs braune Brezen. Ende von Der hinterlistige Heinrich. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der hohle Zahn. Oftmalen bringt ein harter Brocken des Mahles Freude sehr ins Stocken. So geht's nun auch dem Friedrich Kracke. Er sitzt ganz krumm und hält die Backe. Um seine Ruhe ist's getan, er biss sich auf den hohlen Zahn. Nun sagt man zwar, es hilft der Rauch, und Friedrich Kracke tut es auch. Allein schon treiben ihn den Nöten, mit Schnaps des Zahnes Nerv zu töten. Er taucht den Kopf mitsamt dem Übel in einen kalten Wasserkübel. Jedoch das Übel will nicht weichen, auf andere Art will er's erreichen. Umsonst, er schlägt vom Schmerz bedrängt die Frau, die einzuheizen denkt. Auch zieht ein Pflaster hinterm Ohr die Schmerzen leider nicht hervor. Vielleicht, so denkt er, wird das Schwitzen möglicherweise etwas nützen. Indes die Hitze wird zu groß, er strampelt sich schon wieder los. Und zappelnd mit den Beinen hört man ihn bitter weinen. Jetzt sucht er unterm Bette umsonst die Ruhestätte. Zuletzt fällt ihm der Doktor ein. Er klopft. Der Doktor ruft: »Herein!« »Ei, guten Tag, mein lieber Kracke! Nimm Platz! Was ist denn mit der Backe?« »Lasst sehen!« »Ja, ja, das glaub ich wohl, der ist ja in der Wurzel hohl.« Nun geht der Doktor still beiseit, der Bauer ist nicht sehr erfreut. Und lächelnd kehrt der Doktor wieder, dem Bauern fährt es durch die Glieder. Ach, wie erschrak er, als er da den wohlbekannten Haken sah. Der Doktor, ruhig und besonnen, hat schon bereits sein Werk begonnen. Und unbewusst nach oben fühlt Kracke sich gehoben, und rack, rack, da haben wir den Zahn, der so abscheulich wehgetan. Mit Staunen und voll Heiterkeit sieht Kracke sich vom Schmerz befreit. Der Doktor, würdig wie er war, nimmt in Empfang sein Honorar, und Friedrich Kracke setzt sich wieder vergnügt zum Abendessen nieder. Ende von Der hohle Zahn. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die Hungerpille. Der Doktor und Professor Neidknochen liest in der Zeitung die Preise der Lebensmittel und ist ganz entsetzt über die zunehmende Teuerung. »Das muss anders werden«, sagt er und rennt wie närrisch im Zimmer umeinander. »Da könnte man am End um sein ganzes Vermögen kommen. da fällt ihm ein Artikel in die Hand, in welchem behauptet wird, der Hunger wäre nur eine Einbildung und das Essen eine schlechte Gewohnheit. Gleich am andern Morgen fängt er an, Ersparnisse zu machen. Aber nicht an sich selber, sondern an seinem Hund. Das heißt, er trinkt Kaffee, aber der Bürschel kriegt nix. Zu Mittag fängt auch er an zu fasten, aber sein Magen wird darüber rebellisch und untersteht sich zu knurren, was er durch ein einfaches Manöver zu unterdrücken sucht. Am folgenden Tage meint er doch, der Hunger tut weg, und eine Kleinigkeit könne dem Experiment nicht viel schaden. Er fängt sich daher eine solche in einer Mausefalle. Er kocht sich die Maus und speist sie. Der Bürschel, der bereits zaunrackerdürr wird, kriegt natürlich nichts und richtet daher sein Augenmerk auf das kleine Geflügel. Am nächsten Morgen wird es dem Herrn Professor schon ganz neblig vor den Augen. Aber er hat sich fest vorgenommen, seine Theorie durchzuführen. Sein Magen fordert jedoch mit solchem Ungestüm Arbeit, dass er in Ermangelung von etwas Besserem seinen Kanarienvogel umbringt und ihn am Lichte bratet. Jedoch, das gibt nicht mehr aus, und der Herr Professor fängt bereits an, wankelmütig zu werden. Da kommt ihm ein Gedanke. Wozu wäre denn die Wissenschaft? Ich will versuchen, eine magenstärkende Pille zu bereiten, die alle diese sinnlichen Bedürfnisse überflüssig macht. Nachdem die Pille genau nach den Regeln der Wissenschaft aus den stärksten Ingredienzien bereitet ist, ruft er seinen Hund. »Da, komm her, Bürschel, da hab ich was Gutes!« Der arme Hund, der seit 4 Tagen außer 2 Mücken nichts gefressen hat, verschluckt die Pille mit wahrem Heißhunger. Aber kaum hat er sie drunten, so dreht es ihn ein paar Mal im Kreis herum. Der Professor meint, »Ha, jetzt wird's hunderlustig!« Da, mit einem Male tut's einen Knall und den Bürschel reißt's auseinander, dass der Kopf weit wegfliegt. Die Pille war zu stark gewesen. »Au weh, jetzt ist's gefehlt«, sagte der Herr Professor. »Nein, die Pille nehme ich nicht. Da soll mich unser Herrgott bewahren. Am Ende ist's doch gescheiter, ich lass mir ein paar Carbonadel kommen. Wenn nur kein Mensch was erfährt von der Geschichte, ich müsst mich in den Tod hineinschämen.« Das ist die Geschichte von des geizigen Doktors Pillen, womit er wollt künstlich den Hunger stillen, woraus die Lehre geht, glaub nicht alles, was in der Zeitung steht. Ende von »Die Hungerpille«. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die kühne Müllerstochter. Es heult der Sturm, die Nacht ist graus, die Lampe schimmert im Müllerhaus. Da schleichen 3 Räuber, wild und stumm, husch, husch, pist, pist, ums Haus herum. Die Müllerstochter spinnt allein, 3 Räuber schauen zum Fenster herein. Der 2. will Blut, der 3. will Gold, der 1. der ist im Mädel hold. Und als der 1. steigt herein, da hebt das Mädchen den Mühlenstein und patsch! Der Räuber lebt nicht mehr, der Mühlstein druckt ihn gar zu sehr. Und schon erscheint Mord gierig heiter und steigt durchs Loch der Räuber 2. Ha, hu! Er ist, eh er's gewollt, wie Rollenknaste aufgerollt. Jetzt aber naht mit kühnem Schritte voll Goldbegierigkeit der 3. Schnapp! Ist der Hals ihm eingeklommen, er stirbt, weil ihm die Luft benommen. So starben die 3 ganz unverhofft. O Jüngling, da schau her! So bringt ein einzig Mädchen oft 3 Männer ins Malheur. Ende von »Die kühne Müllerstochter«. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Lohn des Fleißes. »Komm, Nero«, spricht Herr Bartel ernst, »es wird jetzt Zeit, dass du was lernst. Du willst nicht? Gut, so hau ich dich mit einem Stecken fürchterlich.« Drauf sitzt der Nero mäuschenstill und hört, was man ihm sagen will. »Hut ab!« Das ist das erste Stück. Der Nero macht es mit Geschick. Zum zweiten: »Jenen stecken dort. Nur munter, Nero, such! Apport!« »Und jetzt?« »Die Tür auf!« »So, so, so!« »Das geht ja schon, bravissimo!« »Ach«, denkt der Nero, »ach, wozu lässt mich mein Herr doch nicht in Ruh?« Da kommt, als sie spazieren gingen, der Hundefänger mit der Schlingen. »Hut ab«, ruft schnell Herr Bartel jetzt. Der Hundefänger ist entsetzt und lässt dieweil der Schreck so groß die festgemachte Schlinge los. Gleich sitzt der Nero mit der Mütze in einer tiefen Wasserpfütze. Der böse Mann, gar seht gewandt, fischt aber Nero an das Land und sperrt ihn in den Gitterkasten und schreit: »Jetzt soll der Schlingel fasten!« Doch kaum hat sich der Mann entfernt, zeigt Nero, dass er was gelernt. Er macht die Türe auf, und dann läuft er nach Haus, so schnell er kann. Hier kehrt er heim und ist erfreut. Das macht allein die Fleißigkeit. Ende von »Der Lohn des Fleißes«. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Lohn einer guten Tat. Eine wahre Geschichte. Wenn man von dem Lohn der Tugend hin und wieder was erfährt, so ist das im Allgemeinen jedenfalls nur wünschenswert. Aber sowas kann mich ärgern, wenn man in der Zeitung sieht, was dem Johann Lüniker für sein gutes Werk geschieht. Von Geburt aus Leitomischl, Handwerksbursche von Metier, kam er auch auf seiner Reise einst an einen großen See. Plötzlich sieht er einen Knaben, welcher etwa 13 Jahre und nachdem er sich gebadet, eben beim Ertrinken war. Dieses kann Johann nicht leiden, stürzt sich mutig in die Flut, fasst das Kind beim linken Beine, aber ach, verliert den Hut. Erst jedoch, nachdem er alle Rettungsmittel angewandt, fühlt er mittels seiner Hände, dass er seinen Hut nicht fand. Unbemittelt und vertrauend auf das Werk, das er getan, hält er bei der Ortsgemeinde höflich um Belohnung an. Hier nimmt man das Anersuchen auch sogleich zu Protokoll und berichtet an das Kreisamt, wie man sich verhalten soll. Von dem Kreisamt schreibt man wieder, und der Brave ist schon froh, aber groß war sein Erstaunen, denn die Antwort lautet so: Erstens, da der Lüniker schwimmen kann, so ist es klar, dass sein Leben bei der Sache nicht besonders in Gefahr. Drum, nach reiflichem Bedenken, lautet unser Amtsbeschluss, dass die fragliche Belohnung jedenfalls von Überfluss. Zweitens hat der Lüniker sein Ersuchen eingeschickt, ohne dass, wie es gesetzlich, ihm ein Stempel aufgedrückt. Drum, nach reiflichem Bedenken, lautet unser Amtsbeschluss, dass er 72 Kreuzer Stempeltaxe zahlen muss. Ja, so lautet die Erkenntnis. Zahlen muss der junge Mann, ob ihm gleich von jedem Auge eine stille Träne rann. Und wir fragen uns im Stillen, wozu nützt die gute Tat, wenn ein tugendsamer Jüngling obendrein noch Kosten hat. Ende von »Der Lohn einer guten Tat«. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Max und Moritz. Vorwort. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen?

Schwapp liegt er da im weichen Lehm, bequem und doch nicht angenehm. »Nee«, schreit der Louis laut und sehr, »Napoleon spiel ich niemals mehr.« Ende des Napoleonsspiels. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Franziska Nielsen für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Naturgeschichtliches Alphabet. Für größere Kinder und solche, die es werden wollen. Im Ameishaufen wimmelt es, der Aff frisst nie Verschimmeltes. Die Biene ist ein fleißig Tier, dem Bären kommt dies spaßig für. Die Zeder ist ein hoher Baum, oft schmeckt man die Zitrone kaum. Das wilde Dromedar man koppelt, der Dogge wächst die Nase doppelt. Der Esel ist ein dummes Tier, der Elefant kann nichts dafür. Im Süden fern die Feige reift, der Falk am Finken sich vergreift. Die Gams im Freien übernachtet, Martini man die Gänse schlachtet. Der Hopfen wächst an langer Stange, der Hofhund macht dem Wandrer bange. Trau ja dem Igel nicht, er sticht, der Iltis ist auf Mord erpicht. Johanneswürmchen freut uns sehr, der Jaguar weit weniger. Die Lerche in die Lüfte steigt, der Löwe brüllt, wenn er nicht schweigt. Die Maus tut niemand was zuleide, der Mops ist alter Dame Freude. Die Nachtigall singt wunderschön, das Nilpferd bleibt zuweilen stehen. Der Orang-Utan ist possierlich, der Ochs benimmt sich unmanierlich. Der Papagei hat keine Ohren, der Pudel ist meist halb geschoren. Das Quarz sitzt tief im Bergesschacht, die Quitte stiehlt man bei der Nacht. Der Rehbock scheut den Büchsenknall, die Ratt gedeiht überall. Der Steinbock lange Hörner hat, auch gibt es Schweine in der Nacht. Die Turteltaube Eier legt, der Tapir nachts zu schlafen pflegt. Die Unke schreit im Sumpfe kläglich, der Uhu schläft 12 Stunden täglich. Das Vieh sich auf der Weide tummelt, der Vampir nachts die Luft durchbummelt. Der Waldfisch stört des Herings Frieden, des Wurmes Länge ist verschieden. Die Zwiebel ist der Judenspeise, das Zebra trifft man stellenweise. Ende des naturgeschichtlichen Alphabets. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Franziska Nielsen für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der neidische Handwerksbursch. Das Hähnerl hier ist für den Dicken, der Handwerksbursch füllt's Magenzwicken. Die Zeitung ist oft interessant, ein Hähnerl nimmt man gern zur Hand. Die Politik ist sehr belehrend, der Wohlgeruch ist manchmal störend. Der Dicke schmaust, es perlt der Wein, der Handwerksbursch schaut neidisch drein. Der Handwerksbursche unverwandt vertieft sich in den Gegenstand. Auch das noch, es ist unerträglich, er flötet so leger wie möglich. Der Dicke schlürft mit viel Gefühl, dem Handwerksburschen wird es schwül. Er zahlt 3 Kreuzer, sehr verlegen, stolz nimmt sie der Herr Wirt entgegen. 3 Taler zahlt der gnädge Herr, da ist der Wirt schon höflicher. Die Sonne brennt, der Staub, der weht, der Dicke fährt, der Dünne geht. Der Handwerksbursche froh und frei ruht sanft im Duft gen Wiesenheu. Der Dicke aber, autsch, mein Bein, hat wieder heut das Zipperlein. Ende des neidischen Handwerksburschen. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Franziska Nielsen für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Partikularist. Jetzt kommen die Franzosen. Die Preußen kriegen Schläge. Haha, Saarbrücken, Geld der kleine Lulu. Weißenburg, wer's glaubt. Pah, der Max Mahon zeigt's ihnen schon. Wört, wört, sonderbar. Masler Tors, siehst du wohl. Aber der Max Mahon fängt's fein an. Hui! Sedan, pfui Teufel! Gefangen! Was? Gefangen? Er? O Straßburg, o Straßburg, du wunderschöne Stadt! Sie, Metz, Metz, Metz! Er? Verrat! Und das Viktoria-Geschieß auch noch! Ende des Partikularisten. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch, Pater Philutius. Schlüssel zu Pater Philutius. Man versteht diese allegorische Darstellung der kirchlichen Bewegung, welche sich im Anfang der 1870er Jahre abspielte, wenn man für Gottlieb Michael, den deutschen Michel, für Tante Petrine die römische, Pauline die evangelische Kirche setzt. Die Base Angelica ist dann die freie Staatskirche der Zukunft. Der Jesuit Philutius führt den Hund Schrupp, die demokratische Presse, ein und sucht mit seinen Helfershelfern, der Internationalen und den Franzosen, den Haushalt zu stören. Dagegen ruft Michel Hiebel den Wehr, Fiebel den Lehr und Bullerstiebel den Nährstand zu Hilfe, mit deren Unterstützung er auch die ganze unsaubere Wirtschaft zum Fenster hinauswirft. Höchst erfreulich und belehrend ist es doch für jedermann, wenn er allerlei Geschichten lesen oder hören kann. So zum Beispiel die Geschichte von dem Gottlieb Michael, der bis dato sich beholfen, so lala, als Junggesell. Zwei bejahrte fromme Tanten lenken seinen Hausbestand, und Petrine und Pauline werden diese zwei benannt. Außerdem muss ich bemerken, ist noch eine Base da, hübsch gestaltet, klug gelehrig, nämlich die Angelika. Wo viel zarte Hände walten, na, das ist so, wie es ist. Kellerschlüssel, Bodenschlüssel führen leicht zu Zank und Zwist. Ebenso in Kochgeschichten einigt man sich öfters schwer. Gottlieb könnte lange warten, wenn Angelika nicht wär. Sie besorgt die Abendsuppe, still und sorgsam und geschwind. Gottlieb zwickt sie in die Backe. Danke sehr, mein gutes Kind. Grimmig schauen itzt die Tanten dieses liebe Mädchen an. Ei, was muss man da bemerken? Das tut ja wie Frau und Mann. Dennoch und trotz alledessen geht die Wirtschaft doch so so. Aber, jetzt kommt der Philutio. Nämlich dieser Jesuiter merkt schon längst mit Geldbegier auf den Gottlieb sein Vermögen denkend. Ach, wo krieg ich dir? Allererst pirscht er sich leise hinter die Angelika, die er Äpfelmus bereitend an dem Herde stehen sah. Und er spricht mit Vaterstimme: »Meine Tochter, Gott zum Gruß!« Schlapp, da hat er im Gesichte einen Schläf von Appelmus. Dieses plötzliche Ereignis tut ihm in der Seele leid. Ach, man will auch hier schon wieder, nicht so wie die Geistlichkeit. Doch die gute Tante Trine sehnt sich ja so lange schon nach dem Troste einer frommen, klerikalen Mannsperson. Da ist er was zu machen. Luzi macht sich lieb und wert, weil er ihr als Angebinde Schrupp den kleinen Hund beschert. Schrupp ist wirklich auch possierlich. Er gehorchet auf das Wort, holt herbei, was ihm befohlen, wenn es heißet Schrupp apport. Heißt es, liebes Schrupperl, singe, fängt er schön zu singen an. Spielt man etwas auf der Flöte, hupft er, was er hupfen kann. Wenn es heißet, wo ist's Ketzerl, wird er wie ein Borstentier, und vor seinem Knurren eilet Tante Line aus der Tür. Spricht man aber diese Worte, Schrupp, was tun die schönen Herren? Gleich küsst er die Tante Trine, und sie lacht und hat es gern. Eines nur erzeugt Bedenken. Schrupp entwickelt letzter Zeit mit dem Hinterfuße eine merkliche Geschäftigkeit. Mancher hat in diesen Dingen eine glückliche Natur, Tante Trine zum Exempel, fühlt von allem keine Spur. Wohingegen Tante Line keine rechte Ruhe genießt, wenn sie abends wie gewöhnlich in der Hauspostille liest. Und auch Gottlieb muß verspüren, ganz besonders in der Nacht, daß es hier und da und dorten immer Kribbelkrabbel macht. Prickeln ist zwar auch zuwider, doch zumeist die Jagderei, und mit Recht soll man bedenken, wie dies zu verhindern sei. Mancher liebt das Exmittieren, und die Sache geht ja auch, aber sicher und am besten, Knacks, ist doch der alte Brauch. Freilich ist hier gar kein Ende, man gelanget nicht zum Ziel, jeder ruft, wie ist es möglich, bis man auf den Schub verfiel. Zwar die Tante und Filuzi rufen beide tief gekränkt, engelrein ist sein Gefieder, aber Schrupp wird eingezwängt. In ein Fass voll Tabakslauge tunkt man ihn mit Haut und Haar, ob er gleich sich heftig sträubte und durchaus dagegen war. Drauf so wird in einem Stalle er mit Vorsicht interniert, bis was man zu tadeln findet, so allmählich sich verliert. Andererseits bemerkt man dieses unter großem Herzeleid. Ach, man will auch hier schon wieder nicht so wie die Geistlichkeit. Jetzt wär alles gut gewesen, wäre Schrupp kein Bösewicht. Er gewöhnt sich an das Kauen, und das lässt und lässt er nicht. Hat er Gottlieb seine Stiebel nicht zur Hälfte aufgezehrt, Tante Linens Hauspostille, hat er die nicht auch zerstört? Zwar die Tante und Filuzi blicken mitleidsvoll empor. Armes, gutes Schrupp-Pupperl, immer haben sie was vor. Ja, es ließe sich ertragen, täte Schrupp nur dieses bloß. Würde Schrupp nicht augenscheinlich Scham und Ruch und rücksichtslos. Und so muß er denn empfinden, daß zuletzt die böse Tat für den Übeltäter selber unbequeme Folgen hat. Andererseits bemerkt man dieses nur mit tiefem Herzeleid. Ach, man will auch hier schon wieder nicht so wie die Geistlichkeit. Leichter schmiegt sich Seel an Seele in der schmerzensreichen Stund, und man schwört in der Bergere sich den ew'gen Freundschaftsbund. Aber wie sie da so sitzen, öffnet plötzlich sich die Tür. Gottlieb ruft mit rauer Stimme, »Ei, ei, ei, was macht man hier?« Freilich hüllen sich die beiden schnell in fromme Lieder ein, doch nur kurze Zeit erschallen diese schönen Melodeien, ach, die weltlichen Gewalten durch des Armes Muskelkraft wird der fromme Pater Luzi wirbelartig fortgeschafft. Dieses plötzliche Ereignis tut ihm in der Seele leid. Ach, man will auch hier schon wieder nicht so wie die Geistlichkeit. Schlimm ist Schrupp dabei ergangen, weil er sich hineingemengt, mit dem Fuße unvermutet fühlt er sich zurückgedrängt. Pater Luzi aber schleichet heimlich lauschend um das Haus. Ein pechschwarzes Ei der Rache brütet seine Seele aus. Gottlieb seine Abendsuppe steht am gewohnten Ort. Husch! Da steigt wer durch das Fenster. Husch! Jetzt ist er wieder fort. Gottlieb, der im Nebenzimmer eben seine Hände wusch, sieht's zum Glück, und daß der Täter lauschend sitzt im Fliederbusch. Jetzt hebt Gottlieb, friedlich lächelnd, von dem Tisch den Suppentopf. Bratsch! Die Brühe samt der Schale kommt Filuzi auf den Kopf. Diese eklige Geschichte tut ihm in der Seele leid. Ach, man will auch hier schon wieder nicht so wie die Geistlichkeit. Schrupp, der nur ein wenig leckte, zieht es alle Glieder krumm, denn ein namenloser Jammer wühlt in seinem Leib herum. Pater Luzi, finster blickend, heimlich schleichend um das Haus, wählt zu neuen Rachezwecken zwo verwegene Lumpen aus. Einer heißt der Internazi und der zweite Jean Lecac, beide wohl zu brauchen, denn es mangelt Geld im Sack. Eben wandelt in der stillen Abendkühle der Natur Base Gedica im Garten. Horch, da tönt der Racheschwur. Tief erschrocken, angstbeflügelt, eilet sie ins Haus geschwind. Gottlieb küßt sie auf die Backe. Danke sehr, mein gutes Kind. Schleunig sucht er seine Freunde, glücklich trifft er sie zu Haus. Wächter Hiebel ist der Erste, freudig ruft er, Sabel raus! Meister Fiebel als der Zweite, viel erprobt im Amt der Lehr, greift in die bekannte Ecke mit den Worten, Knüppel her! Bullerstiebel ist der Dritte, kaum vernimmt er so und so, faßt er auch schon nach der Gabel mit dem Rufe »Numanto«. Nun hat Schrupp, dieweil er leidend, sich in Gottliebs Bett gelegt, wie er, wenn man nicht zugegen, wohl auch sonst zu tun pflegt. Zwölfe dröhnt es auf dem Turme, leise macht man, pist, pist, pist. Drei Gestalten huschen näher an das Bett voll Hinterlist. Weh, jetzt trifft der Dolch der Spitze und der Knüppel dick und rau und die Taschenmitrailleuse, aber Schrupp macht, au, au, au. In demselbigen Momente donnert es von hinten, drauf! Und ein blasser Todesschrecken hindert jeden Weiterlauf. Pater Luzi ganz besonders macht sich ahnungsvoll bereit, ach, man will auch hier schon wieder, nicht so wie die Geistlichkeit. Hei, wie Fiebels Waffe sauset, heißer wie der Sabel blitzt. Zwiefach ist der Stich der Gabel, weil sie zwiefach zugespitzt. Motten fliegen, Haare sausen, das gibt Leben in das Haus. Hulterpulter, durch das Fenster springt man in die Nacht hinaus, Klacks, da stecken sie im Drecke. Ängstlich zappelt noch der Fuß. Eine Stimme hört man klagen. O Philu, Philuzius! Kinder, das hat gut gegangen, rufet Gottlieb hoch erfreut. Wein herbei, denn zu vermelden hab ich eine Neuigkeit. Länger will ich nicht mehr hausen, wie seither als Junggesell. Hier Angelika die Gute, werde Madame Michael. Drauf ergreift das Wort Herr Fiebel, und er spricht. Ei, ei, sieh da! Ich erlaube mir zu singen. Vivat hoch! Halleluja! Ende von Pater Philuzius. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Plisch und Plum. Erstes Kapitel. Eine Pfeife in dem Munde, unterm Arm zwei junge Hunde, trug der alte Kaspar schlich. Rauchen kann er fürchterlich, doch obschon die Pfeife glüht, oh, wie kalt ist sein Gemüt. »Wozu«, lauten seine Worte, »wozu nützt mir diese Sorte? Macht sie mir vielleicht Pläsier? Einfach nein«, erwidere ich mir. »Wenn mir aber was nicht liebt, weg damit«, ist mein Prinzip. An dem Teiche steht er still, weil er sie ertränken will. Ängstlich strampeln beide kleinen Quadrupeden mit den Beinen, denn die innere Stimme spricht, »der Geschichte trau ich nicht.« »Hups«, fliegt einer schon im Bogen, »plisch«, da glitscht er in die Wogen. Hups, der zweite hinterher, plumm, damit verschwindet er. »Abgemacht«, rief Kaspar schlich, dampfte und entfernte sich. Aber hier wie überhaupt kommt es anders, als man glaubt. Paul und Peter, welche gerade sich entblößt zu einem Bade, gaben still verborgen Acht, was der böse Schlich gemacht. Hurtig und den Fröschen gleich hupfen beide in den Teich. Jeder bringt in seiner Hand einen kleinen Hund ans Land. »Plisch«, rief Paul, »so nenne ich meinen.« »Plum«, so nannte Peter seinen. Und so tragen Paul und Peter ihre beiden kleinen Köter eilig, doch mit aller Schonung, hin zur elterlichen Wohnung. Zweites Kapitel. Papa Fittich, treu und friedlich, Mama Fittich, sehr gemütlich, sitzen Arm in Arm geschmiegt, sorgenlos und still vergnügt, kurz vor ihrem Abendschmause, noch ein wenig vor dem Hause, denn der Tag war ein gelinder, und erwarten ihre Kinder. Sieh, da kommen alle zwei, Plisch und Plum sind auch dabei. Dies scheint aber nichts für Fittich. Heftig ruft er, »Na, da bitt ich!« Doch Mama mit sanften Mienen, Fittich bat sie, »gönn es ihnen!« Angerichtet stand die frische Abendmilch schon auf dem Tische. Freudig eilen sie ins Haus, Plisch und Plum geschwind voraus. Ach, da stehen sie ohne Scham, mitten in dem süßen Rahm und bekunden ihr Behagen durch ein lautes Zungenschlagen. Schlich, der durch das Fenster sah, ruft verwundert, »Ei, sieh da! Das ist freilich ärgerlich! Aber nicht für mich!« Drittes Kapitel. Paul und Peter, ungerührt, grad als wäre nichts passiert, ruhen in ihrem Schlafgemach. denn was fragen sie danach? Ein und aus durch ihre Nasen säuselt ein gelindes Blasen. Plisch und Plum hingegen scheinen noch nicht recht mit sich im Reinen in Betreff der Lagerstätte. Schließlich gehen sie auch zu Bette. Unser Plisch gewohnterweise dreht sich dreimal erst im Kreise. Unser Plum dagegen zeigt sich zur Zärtlichkeit geneigt. Denen, die der Ruhe pflegen, kommen manche ungelegen. Marsch! Mit diesem barschen Wort stößt man sie nach außen fort. Kühle weckt die Tätigkeit, Tätigkeit verkürzt die Zeit. Sehr willkommen sind dazu hier die Hose, da der Schuh, welche, ehe der Tag beginnt, auch bereits verändert sind. Für den Vater welch ein Schrecken, als er kam und wollte wecken. Der Gedanke macht ihn blass, wenn er fragt, was kostet das? Schon will er die Knaben strafen, welche tun, als ob sie schlafen. Doch die Mutter fleht, ich bitt dich, sei nicht grausam, bester Fittich. Diese Worte liebevoll schmelzen seinen Vatergroll. Paul und Peter ist's egal. Peter geht vorerst einmal in zwei Schlapppantoffeln los, Paul in seiner Zackenhos. Plisch und Plum, weil ohne Sitte, kommen in die Hundehütte. Ist fatal, bemerkte Schlich. Aber nicht für mich. Viertes Kapitel. Endlich fing im Drahtgehäuse sich die frechste aller Mäuse, welche Mama Fittich immer bald im Keller, bald im Zimmer und besonders bei der Nacht fürchterlich nervös gemacht. Dieses gibt für Plisch und Plum ein erwünschtes Gaudium, denn jetzt heißt es mal heraus, alte böse Knuspermaus. Husch, des Peters Hosenbein denkt, sie soll ihr Schutz verleihen. Plisch verfolgt sie in das Rohr, Plum steht andererseits davor. Knipp, in sein Geruchsorgan bohrt die Maus den Nagezahn. Plisch will sie am Schwanze ziehen, Knipp, am Ohre hat sie ihn. Siehst du wohl, da läuft sie hin in das Beet der Nachbarin. Kritze, kratze, wehe dir, du geliebte Blumenzieher. Madame Kümmel will soeben Öl auf ihre Lampe geben. Fast wird ihr das Herz geknickt, als sie in den Garten blickt. Sie beflügelt ihren Schritt und die Kanne bringt sie mit. Zornig, aber mit Genuss gibt sie jedem einen Guss. Erst dem Plisch und dann dem Plum. Scharf ist das Petroleum. Und die Wirkung, die es macht, hat Frau Kümmel nicht bedacht. Aber was sich nun begibt, macht Frau Kümmel so betrübt, dass sie wie von Wahn umfächelt ihre Augen schließt und lächelt. Mit dem Seufzerhauche, stößt ihr eine Ohnmacht zu. Paul und Peter, frech und kühl, zeigen wenig Mitgefühl. Fremder Leute Seelenschmerzen nehmen sie sich nicht zu Herzen. Ist fatal, bemerkte Schlich. Aber nicht für mich. Fünftes Kapitel. Kurz die Hose, lang der Rock, krumm die Nase und der Stock, Augen schwarz und Seele grau, Hut nach hinten, Miene schlau. So ist Schmulchen Schiefelbeine, schöner ist doch unsere einer. Er ist grad vor Fittichs Tür. Rau, wau, erschallt es hier. Kaum verhallt der raue Ton, so erfolgt das weitere schon. Und wie schnell er sich auch dreht, ach, er fühlt, es ist zu spät. Unterhalb des Rockelores geht sein ganze Sach kapores. Soll ihm das nochmal passieren? Nein. Vernunft soll triumphieren. Schnupp, er hat den Hut im Munde. Staunend sehen es die Hunde, wie er so als Quadruped rückwärts nach der Türe geht, wo Frau Fittich nur mal eben sehen will, was sich begeben. Sanft wie auf die Bank von Moos setzt er sich in ihren Schoß. Fittich eilte auch herbei. »Wei«, rief Schmul, »ich bin entzwei. Zahlt der Herr von Fittich nicht, werd ich klagen bei's Gericht.« Er muß zahlen, und von je tat ihm das doch gar so weh. Auf das Knabenpaar zurück wirft er einen scharfen Blick, so als ob er sagen will, »Schämt euch nur, ich schweige still.« Doch die kümmern sich nicht viel um des Vaters Mienenspiel. »Ist fatal«, bemerkte Schlich. »Aber nicht für mich.« Sechstes Kapitel. Plisch und Plum, wie leider klar, sind ein niederträchtig Paar. Niederträchtig, aber einig, und in letzter Hinsicht meine ich, immerhin noch zu verehren. Doch wie lange wird es währen? Bösewicht mit Bösewicht. Auf die Dauer geht es nicht. Vis-à-vis im Sonnenschein saß ein Hündchen, hübsch und klein. Dieser Anblick ist für beide eine unverhoffte Freude. Jeder möchte vorne stehen, um entzückt hinaufzuspähen. Hat sich Plisch hervorgedrängt, fühlt der Plum sich tief gekränkt. Drängt nach vorne sich der Plum, nimmt der Plisch die Sache krumm. Schon erhebt sich dumpfes Grollen, Füße scharren, Augen rollen und der heiße Kampf beginnt. Plum muss laufen, Plisch gewinnt. Mama Fittich machte grad Pfanne, Kuchen und Salat, das bekannte Leibgericht, was so sehr zum Herzen spricht. Hurra, da kommt mit Ungestüm, Plum und Plisch ist hinter ihm, Schemel, Topf und Kuchenbrei mischt sich in die Beißerei. Warte, Plisch, du schwere Nöte! Damit reichte ihm der Peter einen wohlgezielten Hieb. Das ist aber Paul nicht lieb. Warum schlägst du meinen Köter? Ruft der Paul und haut den Peter. Dieser, auch nicht angefroren, klatscht dem Paul um seine Ohren. Jetzt wird's aber disparat. Ach, der köstliche Salat dient den aufgeregten Geistern, sich damit zu überkleistern. Papa Fittich kommt gesprungen, mit dem Stocke hochgeschwungen. Mama Fittich voller Güte, dass sie dies Malheur verhüte. Bester Fittich, ruft sie, fass dich! Dabei ist sie etwas hastig. Ihre Haube zart umflort, wird von Fittichs Stock durchbohrt. Hehe, lachte böse Schlich, wie ich sehe, hat man sich. Wer sich freut, wenn wer betrübt, macht sich meistens unbeliebt. Lästig durch die große Hitze ist die Pfannekuchenmütze. Höchst fatal, bemerkte Schlich, aber diesmal auch für mich. 7. Kapitel. Seht, da sitzen Plisch und Plum voll Verdruß und machen Brumm, denn zwei Ketten gar nicht lang hemmen ihren Tatendrang. Und auch Fittich hat Beschwerden, dies, denkt er, muss anders werden. Tugend will ermuntert sein, Bosheit kann man schon allein. Daher sitzen Paul und Peter jetzt vor Bokelmanns Katheter, und Magister Bokelmann hub wie folgt zu reden an. Geliebte Knaben, ich bin erfreut, dass ihr nun mero gekommen seid, um, wie ich hoffe, mit allen Kräften Aug und Ohren auf mich zu heften. Zum Ersten lasset uns fleißig betreiben, lesen, Kopf, Tafel, rechnen und schreiben. All dieweil der Mensch durch sotane Künste zu Ehren gelanget und Brot gewinste. Zum Zweiten, was würde das aber besagen, ohne ein höfliches Wohl betragen? Denn wer nicht höflich nach allen Seiten, hat doch nur lauter Verdrießlichkeiten. Darum zum Schlusse, denn sehet, so bin ich, bitte ich euch dringend inständigst und innig, habt ihr beschlossen, in eurem Gemüte meiner Lehre zu folgen in aller Güte, so reichet die Hände und blicket mich an und sprechet, jawohl, Herr Bokelmann. Paul und Peter denken froh, alter Junge, bist du so? Keine Antwort geben sie, sondern machen bloß hihi, worauf er, der leise Pfiff, wiederum das Wort ergriff. Dieweil ihr denn gesonnen, so spricht er, euch zu verhärten als Bösewichter, so bin ich gesonnen, euch dahingegen all hier mal über das Pult zu legen und solchermaßen mit einigen Streichen die harten Gemüter euch zu erweichen. Flugs hervor aus seinem Kleide wie den Säbel aus der Scheide, zieht er seine harte, gute, schlanke, schwanke Haselrute, fasst mit kund'ger Hand im Nacken Paul und Peter bei den Jacken und verklopft sie so vereint, bis es ihm genügend scheint. Nunmehr, so sprach er in guter Ruh, meine lieben Knaben, was sagt ihr dazu? Seid ihr zufrieden und sind wir einig? Jawohl, Herr Bokelmann, riefen sie schleunig. Dies ist Bokelmanns Manier. Das sie gut, das sehen wir. Jeder sagte, jeder fand, Paul und Peter sind charmant. Aber auch für Plisch und Plum nahte sich das Studium und die nötige Dressur, ganz wie Bokelmann verfuhr. Bald sind beide Kunst geübt, daher allgemein beliebt, und wie das mit Recht geschieht, auf die Kunst folgt der Profit. Schluss. Zugereist in diese Gegend, noch viel mehr als sehr vermögend, in der Hand das Perspektiv, kam ein Mister namens Pief. »Warum soll ich nicht beim Gehen«, sprach er, »in die Ferne sehen? Schön ist es auch anderswo, und hier bin ich sowieso.« Hierbei aber stolpert er in den Teich und sieht nichts mehr. »Paul und Peter, meine Lieben, wo ist denn der Herr geblieben?« fragte Fittich, der mit ihnen hier spazieren geht im Grünen. Doch wo der geblieben war, wird ihm ohne dieses klar. Ohne Perspektiv und Hut steigt er ruhig aus der Flut. Erleblich und plumm apport, tönte das Kommandowort. Streng gewöhnt an das Parieren, tauchen sie und apportieren das Vermisste prompt und schnell. Mr. Pief sprach, very well, diese zwei gefallen mir, wollt ihr 100 Mark dafür? Drauf erwidert Papa Fittich ohne weiters, ei, da bitt ich. Er fühlt sich wie neu gestärkt, als er so viel Geld bemerkt. Also, Plisch und Plumm, ihr beiden, lebet wohl, wir müssen scheiden. Ach, an dieser Stelle hier, wo vor einem Jahr wir vier in so schmerzlich süßer Stunde uns vereint zum schönen Bunde. Lebt vergnügt und ohne Not, Beefsteak sei euer täglich Brot. Schlicht, der auch herbeigekommen, hat dies alles wahrgenommen. Fremdes Glück ist ihm zu schwer. Recht erfreulich, murmelt er, aber leider nicht für mich. Plötzlich fühlt er einen Stich, kriegt vor Neid den Seelenkrampf, macht geschwind noch etwas Dampf, fällt ins Wasser, dass es zischt, und der Lebensdocht erlischt. Einst belebt von seinem Hauche, jetzt mit spärlich mattem Rauche, glimmt die Pfeife noch so weiter und verzehrt die letzten Kräuter, noch ein Wölkchen, blau und kraus, pfütt ist die Geschichte. Ende von Plisch und Plumm. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Das Pusterohr. Hier sitzt der Bartelmann im Freien und taucht sich eine Brezel ein. Der Franz mit seinem Pusterohr schießt Bartelmann ans linke Ohr. Ei, Zapperment, so denkt sich der, das kam ja wohl von unten her. Doch nein, denkt er, es kann nicht sein. Und taucht die Brezel wieder ein. Und witsch, getroffen ist die Brezen. Herrn Bartelmann erfasst Entsetzen. Und witsch, jetzt trifft die Kugel gar das Aug, das sehr empfindlich war, so daß dem braven Bartelmann die Träne aus dem Auge rann. Ei, Zapperment, so denkt sich der, das kommt ja wohl von oben her. Au ja, er fällt, denn mit Geblase schießt Franz den Pfeil ihm in die Nase. Da denkt Herr Bartelmann, aha, dies spitze Ding, das kenn ich ja. Und freudig kommt ihm der Gedanke, der Franz steht hinter dieser Planke. Und klapp schlägt er mit seinem Topf das Pusterohr tief in den Kopf. Drum schieß mit deinem Büstericht auf keine alten Leute nicht. Ende von Das Pusterohr. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Das Rabennest. Zwei Knaben, jung und heiter, die tragen eine Leiter. Im Nest die jungen Raben, die werden wir gleich haben. Da fällt die Leiter um im Nu. Die Raben sehen munter zu. Sie schreien im Vereine. Man sieht nur noch die Beine. Der Jäger kommt an diesen Ort und spricht zu seinem Hund, apport! Den Knaben apportiert der Hund, der Jäger hat die Pfeife im Mund. Nun hole auch den anderen her! Der Schlingel aber will nicht mehr. Der Jäger muss sich selbst bemühen, den Knaben aus dem Sumpf zu ziehen. Zur Hälfte sind die Knaben so schwarz als wie die Raben. Der Hund und auch der Jägersmann, die haben schwarze Stiefel an. Die Raben in dem Rabennest sind aber kreuzfidel gewesen. Ende von Das Rabennest. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die Rache des Elefanten. Den Elefanten sieht man da, spazieren gehen in Afrika. Gemütlich geht er zur Oase und trinkt vermittelst seiner Nase. Ein Moor aus Bosheit und Pläsier schießt auf das Elefantentier. Da dreht der Elefant sich um und folgt dem Neger mit Gebrumm. Vergebens rennt der böse Moor. Der Elefant fasst ihn beim Ohr, er zieht ihn unter Weh und Ach zu einem nahen Wasserbach. Da taucht er ihn ganz munter mit seinem Rüssel unter. Den Mohren hätte unterdessen beinah das Krokodil gefressen. Nun aber spritzt den Negersmann der Elefant mit Wasser an. Er hebt ihn bei den Hosen auf und trägt ihn fort in schnellem Lauf und wirft ihn in ein Kaktuskraut. Der Kaktus sticht, der Moor schreit laut. Der Elefant geht still nach Haus. Der Moor sieht wie ein Kaktus aus. Ende von Die Rache des Elefanten. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die Rutschpartie. Da kommt der Hans auf seinem Schlitten, vergnügt den Berg herabgeritten. Grad geht der Küster da vorbei und friert und denkt sich allerlei. Schnupp, hat der Schlitten ihn gefasst, warum hat er nicht aufgepasst? Ein Jäger raucht und geht nach Haus. Der Schlitten kommt in vollem Saus. Schau, schau, den Hund, den hat's bereits. Der Jäger springe gern abseits, jedoch der Schlitten fasst ihn schon. Die Tabakspfeife fliegt davon. Nun kommt trotz Ach- und Wehgeschrei die Botenfrau auch an die Reihe. So saust man unaufhaltsam fort bis zu dem steilen Abhang dort. Ein jeder fliegt von seinem Sitze, der Schuss geht los und durch die Mütze. Hier steckt ein jeder tief im Schnee und reckt die Beine in die Höhe. Doch gleich hat man sich aufgerafft und prügelt sich mit aller Kraft. Zum Schluss geht man voll Schmerz beiseit. Das macht die Unvorsichtigkeit. Ende von Die Rutschpartie. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Schmied und Teufel. Ein kleiner Teufel, bös und frech, kommt aus der Hölle, schwarz wie Pech. Der Schmied tut sich entsatzen, der Teufel will ihn kratzen. Durch eine hohle Tonnen ist ihm der Schmied entronnen. Der Schmied sitzt bei der Schraube, der Teufel zupft die Haube. Der Teufel nähert der Klammer sich, ja, siehst du wohl, da hat er dich. Er fasst ihn mit der Zange, dem Teufel wird es bange. Er legt ihn über den Amboss quer, au, au, da schreit der Teufel sehr. Der Schwanz wird abgekniffen, der Teufel hat gepfiffen. Er heult und fährt zur Hölle nieder. Das sag ich meiner Großmutter wieder. Ende von Schmied und Teufel. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Schnuller. Hier hast du ihn, nun sei hübsch still, weil ich die Wäsche trocknen will. Dem Willi schmeckt der Schnuller süß. Zwei junge Hunde sehen dies. Der Willi spielt mit seiner Zehe. Die Wespe lauert in der Nähe. Schon krabbelt Schnupp, der eine Hund, ganz nah an Willi seinem Mund. Er faßt mit Haß die süße Beute und eilt von dannen voller Freude. Nun kommt auch Schnapp, der zweite Hund, und leckt dem Willi seinen Mund. Der Willi aber weinet sehr, denn er hat keinen Schnuller mehr. Hier krabbelt er mit Händ und Füßen zur Kanne hin, die zum Begießen, und sucht mit Mühe, sich soeben an dieser Kanne zu erheben. Allein vergeblich ist sein Mühen, der kalte Guss kommt über ihn. Hier läuft der Schnupp in großer Hast und hält den Schnuller fest gefasst. Schön schmeckt des Schnullers Süßigkeit. Die andern zwei sind voller Neid. Ein jeder möchte, sich zu laben, den Schnuller gern alleine haben. Der Wespenstich macht keine Freude. Die Hunde fliehen alle beide. Die Wespe mit vergnügtem Sinn betrachtet sich als Siegerin. Großmutter aber kommt all hier und kehrt hinweg das Stacheltier. Sie trägt zu einem warmen Ort den Willi und den Schnuller fort. Hier liegt und schwelgt er zum Beschluss in ungestörtem Hochgenuss. Ende von Der Schnuller. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Schreihals. Da, Lina, zieh ihm's Nachtzeug an, dass ich die Flasche wärmen kann. Die Mutter geht, und eh sie scheidet, wird Willi schon des Hemds entkleidet. Die Wäscherei gefällt ihm nicht, vor allen Dingen im Gesicht. Doch schreit er nicht und hält ganz still und lässt sich pudern, wo man will. Kaum aber schnüret man ihn ein, so fängt er auch schon an zu schreien. Habä! So dröhnt sein Wehgeschrei und lockt den Vater selbst herbei. Hier, halt ihn eben mal, Papa, ich geh und rufe die Mama. Der Vater trommelt an den Scheiben, um Willis Trauer zu vertreiben. Er lässt ihn in den Spiegel schauen. Der Willi schreit, bis das er braun. Horch, Willi, horch, die Tick-Tack-Uhr. Der Willi schreit noch ärger nur. Susu, mein Herz, schlaf ein, schlaf ein. Er fängt noch lauter an zu schreien. Mit List zeigt er die Zipfelhauben. Umsonst, der Willi will's nicht glauben. Jetzt macht er einen Butzemann. O weh, nun geht's noch schlimmer an. Die Mutter öffnet gerade die Tür. »Mein Herz, was machen Sie mit dir?« Die Mutter macht ein ernst Gesicht. »Ja, was ist das? Auch dieses nicht?« Grad kommt die Tante auf Visite und ruft erschreckt. »Du meine Güte!« Voll Weisheit öffnet sie den Bund. »Da haben wir's, das war der Grund.« Und Willi, der vom Schmerz befreit, lacht laut vor lauter Heiterkeit. Ende von Der Schreihals. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die Strafe der Faulheit. Fräulein Ammer kost all hier mit Schnick dem allerliebsten Tier. Sie füttert ihn so viel er mag mit Zuckerbrot den ganzen Tag. Und nachts liegt er sogar im Bett. Da wird er freilich dick und fett. Einstmals, als sie spazieren gehen, sieht man den Hundefänger stehen. Er lockt den Schnick mit einer Brezen. Das Fräulein ruft ihn voll Entsetzen. Doch weil er nicht gehorchen kann, fängt ihn grips grabs der böse Mann. Seht, wie er läuft, der Hundehäscher, und trägt im Sack den dicken Näscher. Gern lief er fort, der arme Schnick, doch ist er viel zu dumm und dick. »Den schlacht ich«, spricht der böse Mann, »weil er so fett und gar nichts kann.« Das Fräulein naht und jammert laut, es ist zu spart, da liegt die Haut. Zwei Gülden zahlt sie in der Stille für Schnickens letzte Außenhülle. Hier steht der ausgestopfte Schnick. Wer dick und faul, hat selten Glück. Ende von Die Strafe der Faulheit. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Tobias Knopp. Inhalt: Abenteuer eines Junggesellen. Herr und Frau Knopp. Julchen. Abenteuer eines Junggesellen. Die Sache wird bedenklich. Sokrates, der alte Greis, sagte oft in tiefen Sorgen: Ach, wie viel ist doch verborgen, was man immer noch nicht weiß. Und so ist es. Doch indessen darf man eines nicht vergessen. Eines weiß man doch hienieden. Nämlich, wenn man unzufrieden. Dies ist auch Tobias Knopp, und er ärgert sich darob. Seine zwei Kanarienvögel, die sind immer froh und kregel, während ihn so manches quält, weil es ihm bis dato fehlt. Ja, die Zeit entflieht schnell. Knopp, du bist noch Junggesell. Zwar für Stiefel, Bett, Kaffee sorgt die gute Dorothee, und auch, wenn er dann und wann etwas nicht alleine kann, ist sie gleich darauf bedacht, dass sie es zurechte macht. Doch ihm fehlt Zufriedenheit. Nur mit großer Traurigkeit bleibt er vor dem Spiegel stehen, um sein Bildnis zu besehen. Vornrum ist alles blank, aber hinten, Gott sei Dank, denkt er sich mit frohem Hoffen, wird noch manches angetroffen. Oh, wie war der Schreck so groß! Hinten ist erst recht nichts los, und auch hier tritt ohne Frage nur der pure Kopf zutage. Auch bemerkt er außerdem, was ihm gar nicht recht bequem, dass er um des Leibes mitten längst die Wölbung überschritten, welche für den Speiseschlauch bei natürlichem Gebrauch wie zum Trinken so zum Essen festgesetzt und abgemessen. Doch es bietet die Natur hierfür eine sanfte Kur. Draußen, wo die Blumen sprießen, Karlsbader Salz genießen und melodisch sich bewegen, ist ein rechter Himmelssegen, und es steigert noch die Lust, wenn man immer sagt, du musst. Knopp, der sich dazu entschlossen, wandelt treu und unverdrossen. Manchmal bleibt er sinnend stehen, manchmal kann ihn keiner sehen. Aber bald so geht er wieder, treu beflissen auf und nieder. Dieses treibt er 14 Tage. Danach steigt er auf die Waage, und da wird es freudig kund, heißer, minus 20 Pfund. Wieder schwinden 14 Tage, wieder sitzt er auf der Waage. Autsch, nun ist ja offenbar alles wieder, wie es war. Ach, so denkt er, diese Welt hat doch viel, was nicht gefällt. Rosen, Tanten, Basen, Nelken sind genötigt zu verwelken. Ach, und endlich auch durch mich macht man einen dicken Strich. Auch von mir wird man es lesen. Knopf war da und ist gewesen. Ach, und keine Träne fließt aus dem Auge, was es liest. Keiner wird, wenn ich begraben, Unbequemlichkeiten haben. Keine Seele wird geniert, weil man keinen Kummer spürt. Dahingegen spricht man dann, was geht dieser Knopf uns an? Dies mag aber Knopf nicht leiden. Beim Gedanken, so zu scheiden in ein unverziertes Grab, drückt er eine Träne ab. Sie liegt da, wo er gesessen, seinem Schmerze angemessen. Dieses ist ja fürchterlich. Also Knopp, vermähle dich, mach dich auf und sieh dich um, reise mal ein bissel rum, sieh mal dies und sieh mal das und pass auf, du findest was. Einfach ist für seine Zwecke das benötigte Gepäcke. Und die brave Dorothee ruft, Herr Knopp, nanu adieu. Eine alte Flamme. Allererst und allsofort eilet Knopp an jenen Ort, wo sie wohnt, die Wohlbekannte, welche sich Adele nannte. Jene reizende Adele, die er einst mit ganzer Seele tief geliebt und hoch geehrt, die ihn aber nicht erhört, so daß er, seit dies geschah, nur ihr süßes Bildnis sah. Transpirierend und beklommen ist er vor die Tür gekommen. O, sein Herze klopft so sehr, doch am Ende klopft auch er. »Himmel«, ruft sie, »welches Glück!« Knopp sein Schweiß, der tritt zurück. »Komm, geliebter Herzensschatz, nimm auf der Berschere Platz, nur an dich bei Tag und Nacht, süßer Freund, hab ich gedacht. Unaussprechlich, inniglich, Freund und Engel, lieb ich dich. Knopp, aus Mangel an Gefühl, fühlt sich wieder äußerst schwül. Doch in dieser Angstsekunde nahen sich drei fremde Hunde. »Hilfe! Hilfe!« ruft Adele. »Hilf, Geliebter meiner Seele!« Knopp hat keinen Sinn dafür. Er entfernt sich durch die Tür. Schnell verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Ein schwarzer Kollege. Knopp verfügt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, der sich Förster Knartje nannte. Unterwegs bemerkt er bald eine schwärzliche Gestalt. Und nun biegt dieselbe schräg ab auf einen Seitenweg. Sieh, da kommt ja Knartje her. Alter Knopp, das freut mich sehr. Traulich wandeln diese zwei nach der nahen Försterei. So, da sind wir, tritt hinein, meine Frau, die wird sich freuen. He, zum Teufel, was ist das? Allee, Waldmann, allee, Fass! Oh, tu, verruchtes Weib, jetzt kommt Knartje dir zu Leib. Knopps Vermittlung will nicht glücken. Wumms, da liegt er auf dem Rücken. Schnell verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Rektor Debisch. Knopp begibt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, der sich Rektor Debisch nannte. Er erteilt seinem Sohn eben eine Lektion, die er aber unterbricht, als er Knopp zu sehen kriegt. Zu dem Sohne spricht er dann: »Kuno, sag ich, sieh mich an. Höre zu und merke auf. Richte itzo deinen Lauf dahin, wo ich dir befehle, nämlich in die Kellerhöhle. Dorten lieget auf dem Stroh eine Flasche voll Bordeaux. Diese Flasche, sag ich dir, zieh herfür und bringe mir.« Kuno eilet froh und prompt, dass er in den Keller kommt, wo er still und wohlgemut etwas von dem Traubenblut in sich selbst herüberleitet, was ihm viel Genuss bereitet. Die dadurch entstandene Leere füllt er an der Regenröhre. Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Gern erhebet man das Glas. Aber Knopp, der findet was. »Ei«, spricht Debisch, »dieses ist sozusagen Taubenmist. Ei, wie käme dieses dann?« »Kuno, sag ich, sieh mich an.« Drauf nach diesem strengen Blick kommt er auf den Wein zurück. Aber Knopp verschmäht das Glas, denn schon wieder sieht er was. »Dies«, spricht Debisch, »scheint mir ein neugeborener Spatz zu sein.« »Ei, wie käme dieses dann?« »Kuno, sag ich, sieh mich an. Deiner Taten schwarzes Bild ist vor meinem Blick enthüllt. Und nur dieses sage ich. Pfui, mein Sohn, entferne dich.« Das ist Debisch sein Prinzip. Oberflächlich ist der Hieb. Nur des Geistes Kraft allein schneidet in die Seele ein. Knopp vermeidet diesen Ort und begibt sich weiter fort. Ländliches Fest. Knopp begibt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, der sich Meister Druff benannte. Druff hat aber diese Regel. Prügel machen frisch und kregel und erweisen sich probat, ganz besonders vor der Tat. Auch zum heut'gen Schützenfeste scheint ihm dies für Franz das Beste. Drum hört Knopp von weitem schon den bekannten Klageton. Danach wandelt man hinaus schön geschmückt zum Schützenhaus. Gleich verschafft sich hier der Franz eines Schweines Kringelschwanz, denn er hat es längst beachtet, dass der Wirt ein Schwein geschlachtet. Und an Knoppens Fracke hing gleich darauf ein krummes Ding. Horch, da tönet Horngebläse, und man schreitet zur Française. Keiner hat so hübsch und leicht sich wie unser Knopf verbeucht. Keiner weiß sich so zu wiegen und den Tönen anzuschmiegen. Doch die höchste Eleganz zeiget er im Solotanz. Hoch erfreut ist jedermann, dass Herr Knopp so tanzen kann. Leider ist es schon vorbei, und er schreitet stolz und frei wiederum zu seinem Tische, dass er etwas sich erfrische. Rums! Der Franz entfernt die Bank, so dass Knopp nach hinten sank. Zwar hat er sich aufgerafft, aber doch nur mangelhaft, und er fühlt mit Angst und Beben: Knopp, hier hat es Luft gegeben. Schnell verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Die stille Wiese. Knopp begibt sich weiter fort, bis an einen stillen Ort. Hier auf dieser Blumenwiese, denn geeignet scheint diese, kann er sich gemütlich setzen, um die Scharte auszuwetzen und nach all den Angstgefühlen sich ein wenig abzukühlen. Hier ist alles Fried und Ruh, nur ein Häslein schaue zu. Sieh, da kommt der Bauer Jochen. Knopp hat sich nur leicht verkrochen, doch mit Jochen seiner Frau nimmt er es schon mehr genau. Kurz war dieser Aufenthalt, und mit Eifer alsobald richtet Knopp sein Augenmerk auf das angefangene Werk. Kaum hat er den Zweck erreicht, wird er heftig aufgescheucht, und es zeigt sich, ach herrje, jetzt sind Damen in der Nähe. Plumps, man kommt, indes von Knopp sieht man nur den Kopf, Gottlob. Wie erschrak die Gouvernante, als sie die Gefahr erkannte. Ängstlich rief sie, »Oh mon Dieu, c'est un homme, fermez-le-je!« Knopp auf möglichst schnelle Weise schlupfet in sein Beingehäuse. Dann verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Babbelmann. Knopp begibt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, der sich Babbelmann benannte, der ihm immer so gefallen als lustigste von allen. Schau, da tritt er aus der Tür. Na, ruft Knopp, jetzt bleibe ich hier. Worauf Babbelmann entgegnet, werter Freund, sei mir gesegnet. Erstens, in Betreff Logis, dieses gibt es nicht allhi, denn ein Pater hochgelehrt ist soeben eingekehrt. Zweitens dann, für Essen, Trinken sehe ich keine Hoffnung blinken. Heute mal wird nur gebetet, morgen wird das Fleisch getötet, übermorgen beichtet man, und dann geht das Pilgern an. Ferner drittens, teurer Freund, bist, denn meine Frau erscheint. Knopp, dem dieses ungelegen, wünscht Vergnügen, Heil und Segen und empfiehlt sich alsobald. Äußerst höflich, aber kalt. Schnelle flieht er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Wohlgemeint wird abgelehnt. Knopp verfügt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, der sich Küster Plünne nannte. Knopp, der tritt durchs Gartengatter. Siehe, da ist Hemdgeflatter, woraus sich entnehmen lässt, Plünnens haben Wäsche fest. Dieses findet Knopp bekräftigt dadurch, wie der Freund beschäftigt. Herzlich wird er aufgenommen. Plünne rufet, »Ei, willkommen, gleich besorg ich dir zu essen. Halte mal das Kind indessen.« Knopp ist dieses etwas peinlich. Plünne machet alles reinlich. Knopp, der fühlt sich recht geniert. Plünne hat derweil serviert. Jetzt eröffnet er das Bette der Familienlagerstätte. In dem Bette, warm und schön, sieht man eine Schale stehen. Nämlich dieses weiß ein jeder, wärmehaltig ist die Feder. Hat man nun das Mittagessen nicht zu knappe zugemessen und, gesetzt den Fall, es wären von den Bohnen oder Möhren oder meinetwegen Rüben, ziemlich viel zurückgeblieben, dann so ist das Allerbeste, dass man diese guten Reste aufbewahrt in einem Hafen, wo die guten Eltern schlafen. Weil man, wenn der Abend naht, dann sogleich was Warmes hat. Diese praktische Methode ist auch Plünnens ihre Mode. »So«, ruft Plünne, »Freund Nanu, setz dich her und lange zu.« Knopp hat aber, wie man sieht, keinen rechten Appetit. Schnell verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Freund Mücke. Knopp begibt sich weiter fort bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, welcher Mücke sich benannte. Wie es scheint, so lebt Herr Mücke mit Frau Mücke sehr im Glücke. Eben hier bemerken wir, küsst er sie und spricht zu ihr. Also, Schatz, ade derweil. Ich und Knopp, wir haben Eil. Im historischen Verein wünscht er eingeführt zu sein. Bald so öffnet sich vor ihnen bei der Kirche der Kathrinen im Hotel zum Blauen Aal ein gemütliches Lokal. Mücke scheinet da nicht fremd. Er bestellt, was wohl bekömmt. Junge Hähnchen sanft gebraten, dazu kann man dringend raten, und man darf getrost inzwischen etwas Rheinwein drunter mischen. Nötig ist auf alle Fälle, dass man dann Mousseux bestelle. Nun erfreut man sich selbdritt, denn Katinka trinket mit. »So, jetzt wären wir soweit. Knopp, du machst wohl Richtigkeit.« Lustig ist man fortspaziert zum Hotel, wo Knopp logiert, heftig bollert man am Tor, der Portier kommt nicht hervor. »Komm«, ruft Mücke, »Knopp, komm hier, du logierst die Nacht bei mir. Schwierig aus verschiedenen Gründen ist das Schlüsselloch zu finden. So, so, so, jetzt nur Gemach, tritt hinein, ich komme nach. Knopp schiebt los, indessen Mücke bleibt mit Listigkeit zurücke. Schrupp! Wie Knopp hineingekommen, wird er an die Wand geklommen. Wart! Ruft Mückens Ehegemahl. Warte, Lump, schon wieder mal? Weil sie ihn für Mücken hält, hat sie ihm so nachgestellt. Hei, wie fühlt sich Knopp erfrischt, als der Besen saust und zischt. Bums, er fällt in einen Kübel, angefüllt mit dem, was übel. Oh, was macht der Besenstiel für ein schmerzliches Gefühl! Und als regellose Masse findet Knopp sich auf der Gasse. Schnell verlässt er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Ein frohes Ereignis. Knopp verfügt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, der sich Sauerbrot benannte. Sauerbrot, der fröhlich lacht, hat sich einen Punsch gemacht. »Heißer«, rufet Sauerbrot, »heißer, meine Frau ist tot!« Hier in diesem Seitenzimmer ruhet sie bei Kerzenschimmer. Heute stört sie uns nicht mehr. Also, Alter, setz dich her. Nimm das Glas und stoße an, werde niemals Ehemann. Denn als solcher kann man sagen, muss man viel Verdruss ertragen. Kauf Romane und Broschüren, zahle Flechten und Turnüren, Seidenkleider, Samtjacketts, Zirkus- und Konzertbilletts. Ewig hast du Nöckerei. Gott sei Dank. Es ist vorbei. Es schwellen die Herzen, es blinkt der Stern, gehabte Schmerzen, die hab ich gern. Knarr, da öffnet sich die Tür. Wehe, wer tritt da herfür? Madame Sauerbrot, die scheintot gewesen, tritt herein. Starr vor Schreck wird Sauerbrot. Und nun ist er selber tot. Knopp vermeidet diesen Ort und begibt sich eilig fort. O weh! Knopp verfügt sich weiter fort, bis an einen anderen Ort. Da wohnt einer, den er kannte, welcher Pipo sich nannte. Aus dem Garten tönt Gelächter. Pipo ist's und seine Töchter. Dies, mein lieber Knopp, ist Hilda. Dort die Ältere heißt Clotilda. Hilda hat schon einen Freier. Morgen ist Verlobungsfeier. Doch Clotilda, ei, ei, ei, die ist noch bis dato frei. O, wie ist der Abend milde, Knopp, der wandelt mit Clotilde, die ihm eine Rose pflückt. Und er fühlt es tief beglückt, Knopp, in diesem Augenblick, da erfüllt sich dein Geschick. Drauf hat Pipo ihn geleitet, wo sein Lager zubereitet. Hier, so spricht er, dieser Saal ist für morgen Festlokal. Hier zur Rechten ist die Klause, still berühmt im ganzen Hause. Und hier links, da schlummerst du, wünsche recht vergnügte Ruh. Knopp ist durch und durch Gedanke an Clotilde, jene Schlanke, und er drückt in süßem Schmerz ihre Rose an sein Herz. O Clotilde, du allein sollst und musst die meine sein. Darauf ist ihm so gewesen, Knopp, du musst noch etwas lesen. Gern erfüllt er sein Verlangen, still ist er hinausgegangen und bei seiner Kerze Strahl hingewandelt durch den Saal. Oftmals kann man müde sein, setzt sich hin und schlummert ein. Erst des Morgens, so um achte, als die Sonne freundlich lachte, dachte Knopp an sein Erwachen. Er erwacht durch frohes Lachen. Dieses tut die Mädchenschar, welche schon beschäftigt war, um an dieses festes Morgen für des Saales Schmuck zu sorgen. Ewig kannst du hier nicht sein, denket Knopp voll Seelenpein, und so strömt er wohlverdeckt da hervor, wo er gesteckt. Groß ist seines Laufes Schnelle, aber ach, die Kammerschwelle ist ihm äußerst hinderlich. Hopsa, er entblättert sich. Heimlich flieht er diesen Ort und begibt sich weiter fort. Abschreckendes Beispiel. Knopp begibt sich eilig fort bis zum höchsten Bergesort. Hier in öder Felsenritzen sieht er einen Klausner sitzen. Dieser Klausner, alt und greis, tritt aus seinem Steingehäus, und aus Knoppen seiner Tasche hebt er ernst die Wanderflasche. »Ich«, so spricht er, »heiße Krökel, und die Welt ist mir zum Ekel. Alles ist mir einerlei mit Verlaub. Ich bin so frei. O ihr Bürsten, o ihr Kämme, Taschentücher, Badeschwämme, Seife und Pomadebüchse, Strümpfe, Stiefel, Stiefelwichse, Hemd und Hose, alles gleich, Krökel, der verachtet euch. Mir ist alles einerlei. Mit Verlaub, ich bin so frei. O ihr Mädchen, o ihr Weiber, Arme, Beine, Köpfe, Leiber, Augen mit den Feuerblicken, Finger, welche zärtlich zwicken und was sonst für dummes Zeug. Krökel, der verachtet euch. Mir ist alles einerlei, mit Verlaub, ich bin so frei. Nur die eine, himmlisch reine, mit dem goldenen Heiligenscheine, Ehre, Liebe, bet ich an, dich, die keiner kriegen kann, dich, du süße, ei, ja, ja, heilige Emerentia. Sonst ist alles einerlei, mit Verlaub, ich bin so frei. Hiermit senkte Eremit sich nach hinten. Knopp entflieht. Knopp, der denkt sich, dieser Krökel ist ja doch ein rechter Ekel und die Liebe per Distanz, kurz gesagt, missfällt mir ganz. Schnell verlassend diesen Ort, eilet er nach Hause fort. Heimkehr und Schluss. Knopp, der eilt nach Hause fort. Und sieh da, schon ist er dort. Gerade lüftet seine nette, gute Dorothee das Bette. Mädchen, spricht er, sag mir, ob... Und sie lächelt. Ja, Herr Knopp. Bald, so wird es laut verkündet, Knopp hat ehelich sich verbündet. Tobias Knopp, Dorothea Lickefett. Erst nur flüchtig und zivil, dann mit Andacht und Gefühl. Na nun hat er seine Ruh. Ratsch, man zieht den Vorhang zu. Herr und Frau Knopp. Ermahnungen und Winke. O, wie lieblich, o, wie schicklich, sozusagen herzerquicklich, ist es doch für eine Gegend, wenn zwei Leute, die vermögend, außerdem mit sich zufrieden, aber von Geschlecht verschieden, wenn nun diese, sag ich, ihre dazu nötigen Papiere, so wie auch die Haushaltssachen, endlich mal in Ordnung machen und in Ehren und bei Zeiten hin zum Standesamte schreiten. Wie es denen, welche lieben, vom Gesetze vorgeschrieben. Dann ruft jeder freudiglich, Gott sei Dank, sie haben sich. Dass es hierzu aber endlich kommen muss, ist selbstverständlich. Oder liebt man Pfänderspiele? Sowas lässt den Weisen kühle. Oder schätzt man Tanz und Reigen? Von Symbolen lasst uns schweigen. Oder will man unter Rosen innig miteinander kosen? Dies hat freilich seinen Reiz. Aber elterlicherseits stößt man leicht auf so gewisse unbequeme Hindernisse, und man hat, um sie zu heben, als verlobt sich kundzugeben. Das ist allerdings was Schönes, dennoch mangelt dies und jenes. Traulich im Familienkreise sitzt man da und flüstert leise, drückt die Daumen, küsst und plaudert. Zähne schlägt's, indes man zaudert, Mutter strickt und Vater gähnt, und ehe man was Böses wähnt, heißt es, »Gute Nacht, bis morgen«. Tief im Paletot verborgen durch die schwarzen, nassen Gassen, die fast jeder Mensch verlassen, strebt man unmutvoll nach Hause in die alte, kalte Klause, wühlt ins Bett sich tief und tiefer, schnatterrat, so macht der Kiefer, und so etwa gegen eine kriegt man endlich warme Beine. Kurz, Verstand sowie Empfindung dringt auf eheliche Verbindung. Dann wird's aber auch gemütlich, täglich, stündlich und minütlich, darf man nun vereint zu zween, Arm in Arm spazieren gehen. Ja, was irgend schön und lieblich, segensreich und landesüblich und ein gutes Herz ergetzt, prüft, erfährt und hat man jetzt. Eheliche Ergötzlichkeiten. Ein schönes Beispiel, das obiges war, bieten Herr und Frau Knopp uns dar. Hier ruht er mit seiner getreuen Dorette, vereint auf geräumiger Lagerstätte. Früh schon erhebt man die Augenlider, lächelt sich an und erkennt sich wieder, um alsobald mit einem süßen, langwierigen Kusse sich zu begrüßen. Knopp aber, wie er gewöhnlich pflegt, ist gleich sehr neckisch aufgelegt. Ganz unvermutet macht er Kieks. Hierauf erhebt sich ein lautes Gequieks. Dorette dagegen weiß auch voll List, wo Knopp seine lustige Stelle ist. Nämlich er hat sie unten am Hals. Kiewieks, jetzt meckert er ebenfalls. Nun freilich möchte sich Knopp erheben und schnell vom Lager hinweg bewegen, wird aber an seines Kleides Falten spiralenförmig zurückgehalten Husch, er nicht faul, ehe man sich's denkt, hat sich nach hinten herumgeschwenkt und unter die Decke eingebohrt, wo man recht fröhlich herumrumort. Nach diesen gar schönen Lustbarkeiten wird's Zeit, zur Toilette zu schreiten. Gern wendet Frau Doris Anitzo den Blick auf Knopp sein Beinbekleidungsstück, welches ihr immer besonders gefiel durch Ausdruck und wechselndes Mienenspiel. Bald schaut so drein mit Grimm und Verdruß, bald voller Gram und Bekümmernuß. Bald zeigt dies edle Angesicht nur Stolz und kennt keinen Menschen nicht. Aber bald schwindet der Übermut. Es zeigt sich von Herzen sanft und gut, und endlich, nach einer kurzen Zeit, strahlt es in voller Vergnüglichkeit. Dorettens Freude hierüber ist groß, Knopp aber ist auch nicht freudenlos, denn ihm lächelt friedlich und heiter, nach unten spitzig, nach oben breiter, weißlich blinkend und blendend schön, ein hocherfreuliches Phänomen. Besonders zeigt sich dasselbe beim Sitzen, in der Mädchensprache nennt man's Blitzen. »Madame, es blitzt«, ruft Knopp und lacht. Schlupp wird die Sache zugemacht. Der alte Junge hat's gut. Die Frühstückszeit hat Knopp vor allen, weil sehr behaglich, sehr gefallen. Nachdem die Liese aufgetischt, hat Doris ihm den Trank gemischt, und außerdem genießt er heute noch eine ganz besondere Freude. Frau Doris schenkt ihm eine Mütze, die rings mit Perlen und mit Litze in Form von einem Kranz der Reben gar schön umwunden und umgeben. Sehr freut ihn dieser Kopfbehälter, denn nach Micheli wird es kälter und weht schon oft ein herber Hauch. Und außerdem verziert es auch. Stolz sitzt er da auf seinem Sitze, das Haupt verschönt die Morgenmütze. Die Pfeife ist ihm Hochgenuß, und Doris hält den Fidibus. Schnell flieht der Morgen, unterdessen bereitet man das Mittagessen. Was dies betrifft, so muss man sagen, kann Knopp sich wirklich nicht beklagen. Zum Beispiel könnt er lange suchen nach solchem guten Pfannekuchen. Hierin ist Doris ohne Fehl. Stets nimmt sie einen Löffel Mehl, die nötige Milch, dazu drei Eier, ja vier sogar, wenn sie nicht teuer, quirrt dies sodann und backt es braun, mit Sorgfalt und mit Selbstvertrauen. Und jedes Mal spricht Knopp vergnüglich, der Pfannekuchen ist vorzüglich. Oh, wie behaglich kann er nun an Doris treuem Busen ruhen. Gern hat er hierbei auf der Glatzen ein loses, leises Kribbelkratze. So schläft er mit den Worten ein, wie schön ist's, Herr Gemahl zu sein. Ein Missgriff. Der Samstag ist meistens so ein Tag, den der Vater nicht leiden mag. Es wirbelt der Staub, der Besen schwirrt, man irrt umher und wird verwirrt. Hier oben auf der Fensterbank steht Liese und macht die Scheiben blank. Knopp, welcher seine Pfeife vermisst und gar nicht weiß, wo sie heute ist, schweift sorgenschwer im Haus umher, ob sie nicht wohl zu finden wäre. Er denkt, wo mag die Pfeife sein? Und zwickt die Liese ins Bein hinein. Obgleich dies nun nur ganz unten geschehen. Frau Doris hat es nicht gern gesehen. Sie ruft, »Das bitt ich mir aber aus, abscheuliches Mädchen, verlasse das Haus!« So wären denn Knoppens also mal ohne weibliches Dienstpersonal. Und morgens in früher Dämmerung hat Knopp eine schöne Beschäftigung. Alsbald, so steht es im Wochenblatt, dass man Bedienung nötig hat. Infolgedessen, mit sanfter Miene, erscheint eine Jungfrau namens Kathrine, welche hochheilig und teuer versprochen, stets fleißig zu putzen, beten, backen und kochen. Hierin ist sie auch einerseits rühmlich, andererseits aber recht eigentümlich. Er glänzt zum Beispiel am Siruptopfe, der unvermeidlich zähe Tropfe. Schlupp die Wutsch, so schafft sie ihn dort mit schnellem Schwunge der Zunge fort. Oder wenn sich beim Backen vielleicht irgendwo irgendwie etwas zeigt, schlupp die Wupp, sie entfernt es gleich durch einen doppelten Bogenstreich. Obschon dies sehr geschickt geschehen, Frau Knoppen hat es nicht gern gesehen. Sie ruft, »Das bitt ich mir aber aus, abscheuliches Mädchen, verlasse das Haus!« So wären denn Knoppens zum andern Mal ohne weibliches Dienstpersonal. Knopp aber in früher Dämmerung hat eine schöne Beschäftigung. Alsbald so setzt man ins Wochenblatt, dass man ein Mädchen nötig hat. Hierauf erscheint nach kurzer Zeit eine Jungfrau mit Namen Adelheid, welche hochheilig und teuer versprochen, stets fleißig zu putzen, beten, backen und kochen. Auch kann sie dieses, und augenscheinlich ist sie in jeder Beziehung sehr reinlich. Pünktlich pflegt sie und ohne Säumen die eheliche Kammer aufzuräumen. Recht angenehm ist dann der Kamm, Pomade und Seife von Madame. Doch für die Zähne verwendet sie gern den Apparat des gnädigen Herrn. Obgleich dies zu guten Zwecken geschehen, Frau Knoppen hat es nicht gern gesehen. Sie ruft: »Das bitt ich mir aber aus, abscheuliches Mädchen, verlasse das Haus!« Knopp aber in früher Dämmerung hat eine neue Beschäftigung. Knopp geht mal aus. Bekanntlich möchte in dieser Welt jeder gern haben, was ihm gefällt. Gelingt es dann mal dem wirklich Frommen an die gute Gabe dranzukommen, um die er dringend früh und spart aus tiefster Seele so inniglich bat, gleich steht er da, seufzt, hustet und spricht: »Ach Herr, nun ist's ja doch so nicht.« Auch Knopp ist heute etwas ergrimmt und über sein eheliches Glück verstimmt. Grad gibt es den Abend auch Frikadellen, die unbeliebt in den meisten Fällen. Er lehnt sie ab mit stillem Dank, zieht seinen Frack aus dem Kleiderschrank und ohne sich weiter an was zu kehren, wandelt er trotzig zum goldenen Bären. »Potztausend! Also auch mal hier!« So rufen freudig beim Öffnen der Tür der kunstreiche Dr. Pelikan und Bello der Förster und Jägersmann. Knopp aber redet nicht eben viel, hat auch nicht Lust zum Solospiel, sondern tief in sich selbst gekehrt, hat er sein Schöppchen Bier geleert. Punkt 10 schließt er die Rechnung ab und begibt sich zu Haus in gelinden Trab. Unfreundlicher Empfang. Grollend hat Madame soeben sich bereits zur Ruhe begeben. Freundlich naht sich Knopp und bang. »Bäh, nicht gut ist der Empfang. Demutsvoll und treu und innig spricht er: »Doris, schau, da bin ich.« Aber heftig stößt dieselbe, bupp, ihn auf sein Leibgewölbe. Dieses hat ihn sehr verdrossen. Tief gekränkt, doch fest entschlossen, schreitet er mit stolzem Blick wieder ins Hotel zurück. Heißer, jetzt ist Knopp dabei. Kartenspiel und was es sei. 11, 12 schlägt die Glocke. Man genießt verschiedene Grocke. Dreimal kräht des Hauses Hahn, bis der letzte Trunk getan. Heimkehr. Knopp ist etwas schwach im Schenkel, drum so führt man ihn am Henkel. Glücklich hat es sich getroffen, dass das Küchenfenster offen. Man erhebt ihn allgemach und dann schiebt man etwas nach. Düster ist der Küchenraum. Platsch, man fällt und sieht es kaum. Ratsam ist es nachzuspähen, wo die Schwefelhölzer stehen. Krax, da stößt das Nasenbein auf den offenen Küchenschrein. Peinlich ist ihm das Gefühl, aber er verfolgt sein Ziel. Oha, wieder geht er irr, dieses ist das Milchgeschirr. Dies dagegen ist die volle, sanft geschmeidige Butterstolle. Doch hier hinten in der Ecke kommt er jetzt zu seinem Zwecke. Autsch, er schreit mit lautem Schalle und sitzt in der Mausefalle. Jetzt so kommt ihm der Gedanke, nachzuspüren auf dem Schranke. Ach, vom Kopfe bis zum Fuß rinnt das gute Zwetschenmus. Doch sogleich mit dieser Schwärze kriegt er Feuerzeug und Kerze. Freilich muß er häufig streichen, ohne etwas zu erreichen. Aber endlich und zuletzt hat er's richtig durchgesetzt. Jetzt zur Ruhe sich zu begeben, ist sein sehnlichstes Bestreben. Hier nun ist die Kammertür. Ach, man schob den Riegel für. Demnach muß er sich bequemen, auf der Schwelle Platz zu nehmen. So ruht Knopp nach alledem. Fest, doch etwas unbequem. Donner und Blitz. Hier sitzt Knopp am selbigen Morgen, greulich brütend im Stuhl der Sorgen, Tyrann vom Scheitel bis zur Zeh, und heftig tut ihm der Daumen weh. Ei, schau, die Liese ist wiedergekommen, ist Knopp egal, man hört ihn brommen. Reumütig naht Frau Doris sich. Knopp zeigt sich als schrecklicher Wüterich. Perdatsch, mit einem großen Geklirr entfernt er das schöne Porzellangeschirr. Dann klopft er über den ganzen Graus, ohne Rücksicht zu nehmen, die Pfeife aus. Mit Tränen tritt Frau Doris hervor und sagt ihm ein leises Wörtchen ins Ohr. Dies Wort fährt ihm wie Donner und Blitz durch Kopf, Herz, Leib in den Sorgensitz. Und tief erschüttert und allsogleich zeigt er sich milde, gerührt und weich. Ängstlicher Übergang und friedlicher Schluss. Wohlbekannt im ganzen Orte mit der Klingel an der Pforte ist die brave, ehrenwerte, oft erprobte, vielbegehrte, welche sich Frau Wehmuth schrieb. Und ein jeder hat sie lieb, mag es regnen oder schneen, mag der Wind auch noch so wehen oder wär sie selbst nicht munter, denn das kommt ja mal mitunter. Kaum ertönt an ihrer Klingel das bekannte Pingel-Pingel, gleich so ist Frau Wehmuth wach und geht ihrer Nahrung nach. Heute ist sie still erschienen, um bei Knoppens zu bedienen. Auf der Antlitz Seelenruhe, an den Füßen milde Schuhe, wärmt sie sorglich ihre Hände, denn der Sommer ist zu Ende. Also tritt sie sanft und rein, leise in die Kammer ein. Auch den Doktor Pelikan sieht man ernst bedächtig nahen, und es sagt sein Angesicht, wie es kommt, das weiß man nicht. O, was hat in diesen Stunden Knopf für Sorgen durchempfunden. Rauchen ist ihm ganz zuwider, seine Pfeife legt er nieder, ganz vergebens tief im Pult sucht er Tröstung und Geduld. Oben auf dem hohen Söller, unten in dem tiefen Keller, wo er sich auch hin verfüge, Angst verklärt seine Züge. Ja, er greife zum Gebet, was er sonst nur selten tät. Endlich öffnet sich die Türe, und es heißt, ich gratuliere. Friedlich lächelnd, voller Demut wie gewöhnlich ist Frau Wehmuth. Stolz ist Dr. Pelikan, weil er seine Pflicht getan. Aber unser Vater Knopp ruft in einem fort, Gottlob! Na, jetzt hat er seine Ruhe. Ratsch, man zieht den Vorhang zu. Julchen. Vorbemerk. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ersteres wird gern geübt, weil es allgemein beliebt, selbst der Lasterhafte zeigt, dass er gar nicht abgeneigt. Nur will er mit seinen Sünden keinen guten Zweck verbinden, sondern wenn die Kosten kommen, fühlet er sich angstbeklommen. Dieserhalb besonders scheut er die fromme Geistlichkeit, denn ihm sagt ein stilles Grauen, das sind Leute, welche trauen. So ein böser Mensch verbleibt lieber gänzlich unbeweibt. Ohne einen hochgeschätzten, tugendsamen Vorgesetzten irrt er in der Welt umher, hat kein reines Hemde mehr, wird am Ende krumm und faltig, grimmig, gräulich, ungestaltig, bis ihn dann bei Nacht und Tag gar kein Mädchen leiden mag. Onkel heißt er günstgenfalls, aber dieses ist auch alles. O, wie anders ist der Gute! Er erlegt mit frischem Mute die gesetzlichen Gebühren, lässt sich redlich kopulieren, tut im Stillen hoch erfreut das, was seine Schuldigkeit. Steht dann eines Morgens da, als ein Vater und Papa, und ist froh aus Herzensgrund, dass er dies so gut gekund. Julchen als Wickelkind. Also, wie bereits besprochen, Madame Knoppen ist in Wochen, und Frau Wehmuth, welche kam und das Kind entgegennahm, rief und hub es in die Höhe. Nur ein Mädel, ach herrje! O, Frau Wehmuth, die ist schlau, sowas weiß sie ganz genau. Freilich Knopp, der will sich sträuben, das Gesagte gleich zu gläuben, doch bald überzeugt er sich, lächelt etwas säuerlich, und mit stillgefassten Zügen spricht er, na, denn mit Vergnügen. Dieses Kind hat eine Tante, die sich Tante Julchen nannte, demnach kommt man überein, Julchen soll sein Name sein. Julchen als ein Wickelkind ist so, wie so Kinder sind. Manchmal schläft es lang und feste, tief versteckt in seinem Neste, manchmal mit vergnügtem Sinn duselt es so vor sich hin. Manchmal aber wird es böse, macht ein lautes Wehgetöse und gibt keine Ruhe nicht, bis es was zu lutschen kriegt. Sein Prinzip ist überhaupt, was beliebt ist auch erlaubt, denn der Mensch als Kreatur hat von Rücksicht keine Spur. O ihr, die ihr Eltern seid, denkt doch an die Reinlichkeit. Wahrlich, hier gebührt Frau Knopp Preis und Ehre, Dank und Lob. Schon in früher Morgenstund öffnet sie den Wickelbund gleichsam wie ein Postpaket, worauf Knopp beiseite geht. Mit Interesse aber sieht er, was fernerhin geschieht. Macht man Julchens Nase reinlich, so erscheint ihm dieses peinlich. Wie mit Puder man verfährt, dünkt ihm höchst bemerkenswert. Freudevoll sind alle drei, wenn die Säuberung vorbei. Nun mag Knopp sich gern bequemen, Julchen auch mal hinzunehmen. Flötend schöne Melodien schaukelt er es auf den Knien. Auf die Backe mit Genuss drückt er seinen Vaterkuss. Eine unruhige Nacht. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Julchen ist hübsch kugelrund und schon ohne Wickelbund. Es ist Nacht, Frau Doris ruht, während Knopp das Seine tut. Aber Julchen in der Wiegen will partout nicht stille liegen. er bedenkt, daß die Kamille manchmal manche Schmerzen stille. Wirkungslos ist dieser Tee. Julchen macht »Rabä, Rabä«. Lieber Gott, wo mag's denn fehlen? Oder sollte sonst was quälen? O, wie gern ist Knopp erbötig, nachzuhelfen, wo es nötig, aber weh, es will nicht glücken, und nun klopft er sanft den Rücken. Oder will's vielleicht ins Bette, wo auf warmer Lagerstätte beide Eltern in der Nähe? Nein, es macht Rabä, Rabä. Schau, auf einmal wird es heiter. Knopp begibt sich eilig weiter und bemerkt nur dieses noch. iPods 1000. Also doch. Ein festlicher Morgen. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Julchen ist schon sehr verständig und bewegt sich eigenhändig. Heut ist Feiertag und siehe, schon streicht Knopp in aller Frühe luftig losen Seifenschaum auf des Bartes Stachelflaum. Heut will er zur Messe gehen, denn da singt man doch so schön. Frau Dorette trägt getreu Frack und Biberhut herbei. Julchen gibt indessen Acht, was der gute Vater macht. Bald ist seine Backe glatt, weil er darin Übung hat. In die Kammer geht er nun, Julchen macht sich was zu tun. Gern ergreifet sie die Feder an des Vaters Schreibkatheter. Reizend ist die Kunstfigur einer Tick-Tack-Taschenuhr. Ach herrje, es geht klabum, Julchen schwebt, der Stuhl fällt um. Allerdings kriegt Julchen bloß einen leichten Hinterstoß, doch die Uhr wird sehr versehrt und die Tinte ausgeleert. Schmiegsam, biegsam, mild und mollig ist der Strumpf, denn er ist wollig. Drum wird man ihn gern benutzen, um damit was abzuputzen. Wohl besorgt ist dieses nun, Julchen kann was anderes tun. Keine Messer schneiden besser wie des Bartes Putzemesser. Wozu nützen, warum sitzen an dem Frack die langen Spitzen? Hier ein Schnitt und da ein Schnitt, ritscheratsch, weg damit. Wohl besorgt ist dieses nun, Julchen kann was anderes tun. In des Vaters Pfeifenkopf setzt sich oft ein fester Pfropf, ja was schlimmer, die bewusste alte, harte, schwarze Kruste. Und der Raucher sieht es gerne, dass man sie daraus entferne. Wohl besorgt ist dieses nun, Julchen kann was anderes tun. Stattlich ist der Biberhut, manchmal passt er nur nicht gut. Niemals soll man ihn benützen, um bequem darauf zu sitzen. Seht, da kommt der Vater nun, um den Frack sich anzutun. Schmerzlich sieht er was geschehen und kann nicht zur Messe gehen. Böse Knaben. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Unsere dicke, nette Jule geht bereits schon in die Schule und mit teilnahmsvollem Sinn schaut sie gern nach Knaben hin. Einer, der ihr nicht gefiel, das ist Dietchen Klingebiel. Ferdinandchen Mickefett scheint ihr nicht besonders nett. Peter Suttit, frech und dick, hat natürlich auch kein Glück. Försters Fritze, blond und kraus, ja, der sieht schon besser aus. Keiner kann wie er so schön gerade auf dem Kopfe stehen. Und das Julchen lacht und spricht, so wie Fritze könnt ihr's nicht. Kränkend ist ein solches Wort. Julchen eilt geschwinde fort. Knups, da stoßen die drei Knaben Julchen in den feuchten Graben. Und sie fühlen sich entzückt, dass der Streich so gut geglückt. Wartet nur, da kommt der Fritze. Schwapp, sie liegen in der Pfütze. Fritz ist brav und sanft und spricht. Gutes Julchen, weine nicht. Julchens Kleid ist zu beklagen. Knopp, der muss die Kosten tragen. Vatersorgen. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Julchen ist nun wirklich groß, pfiffig, fett und tadellos. Und der Vater ruft, was sehe ich? Die Mamsell ist heiratsfähig. Dementsprechend wäre ja mancher gute Jüngling da. Da ist Suttit, aber der praktiziert als Vitrinär. Da ist Mickefett, doch dieser ist Apothekerei-Proviser. Da ist Klingebiel, was ist er? Sonntagskanter, Alltagsküster. Und dann Fritz, der Forstadjunkt, das ist auch kein Anhaltspunkt. Einfach bloß als Mensch genommen wäre dieser höchst willkommen. Nur muss Knopp sich dann entschließen, ganz bedeutend zuzuschießen. Kurz gesagt, mit wenig Worten, ob auch Knopp nach allen Orten seine Vaterblicke richte. Nirgends passt ihm die Geschichte. Andererseits, wie das so geht, mangelt jede Pietät, man ist fürchterlich verliebt, ohne dass man Achtung gibt oder irgendwie bedenkt, ob man alte Leute kränkt. Selten fragt sich so ein Tor, was geht in den Eltern vor? Ja, so ist die Jugend heute. Schrecklich sind die jungen Leute hinter Knoppens Julchen her. Und recht sehr gefällt es der. Was hat Knopp doch für Verdruß, wenn er das bemerken muss? Hier zum Beispiel abends spät, wie er still nach Hause geht, sieht er nicht mit Stirnefalten, wie drei männliche Gestalten emsig spähend da soeben starr vor Julchens Fenster kleben? Zornig mit dem Wanderstab stochert er sie da herab. Er verursacht großen Schreck. Doch den Ärger hat er weg. Herzverlockende Künste. Wohl mit Recht bewundert man einen Herrn, der reiten kann. Herzgewinnend zeigt sich hier Suttit auf dem Satteltier. Doch die Wespen in der Mauer liegen heimlich auf der Lauer. Sie sind voller Missvertrauen, als sie einen Reiter schauen. Hops! Der Rappe springt und schnaubt, hebt den Schwanz und senkt das Haupt. Und am Halse hängt der Reiter. Er ist ängstlich. Knopp ist heiter. Dahingegen Klingebiel hofft vermittels Saitenspiel Julchens Seele zu entzücken und mit Tönen zu umstricken. Dazu hat er sich gedichtet, aufgesetzt und hergerichtet ein gar schönes Schlummerlied. Horch, er singt es voll Gemüt. Ständchen. Der Abend ist so mild und schön, was hört man da für ein Getön? Sei ruhig, Liebchen, das bin ich, dein Dietrich. Dein Dietrich singt so inniglich. Nun kamst du wohl bei Lampenschein herum in deinem Kämmerlein. Nun legst du ab der Lockenfülle das Oberkleid, die Unterhülle. Nun kleidest du die Glieder wieder in reines Weiß und legst dich nieder. O, wenn dein Busen sanft sich hebt, so denk, dass dich mein Geist umschwebt. Und kommt vielleicht ein kleiner Floh und krabbelt so. Sei ruhig, Liebchen, das bin ich, dein Dietrich, dein Dietrich, der umflattert dich. Platsch! Verstummt ist schnell und bang Nachtgesang und Lautenklang. Eilig strömt der Sänger weiter. Er ist traurig, Knopp ist heiter. Die Tante auf Besuch. Unvermutet wie zumeist kommt die Tante angereist. Herzlich hat man sie geküsst, weil sie sehr vermöglich ist. Unser Julchen, als es sah, daß die gute Tante da, weiß vor Freude nicht zu bleiben und hat allerlei zu schreiben. Suttit hielt vor großem Kummer gerade einen kleinen Schlummer. Froh wird er emporgeschnellt, als er dies Billett erhält. Weißt du, wo die Rose blüht? Komm zu mir, wenn's keiner sieht. Stolz und schleunig diese Zeilen Mickefetten mitzuteilen, eilt er zur Apotheke hin. Ach, wie wurde dem zu Sinn? Plump, so fällt ihm wie ein Stein Neidgefühl ins Herz hinein. Aber sagen tut er nichts. Scheinbar heitren Angesichts mischt er mancherlei Essenzen, um's dem Freude zu kredenzen, unter Glück und Segenswunsch. Und dem Freunde schmeckt der Punsch. Hoffnungsvoll, beredt und heiter schlürft er arglos immer weiter. Aber plötzlich wird er eigen, fängt sehr peinlich an zu schweigen und erhebt sich von dem Sitz. »Ei«, ruft Mickefett, »Potzblitz, bleib doch noch ein wenig hier!« Schnupp, schon ist er aus der Tür. Mickefett vor List und Tücke wartet nicht, bis er zurücke, sondern schleicht als falscher Freund, wo ihm Glück zu winken scheint. Seht, da steigt er schon hinein, freudig zittert sein Gebein, und er küsst die zarte Hand, die er da im Dunkeln fand, und erhält mit Liebeshast eine Nachtgestalt umfasst. Mickefett, das gibt Malheur, denn die Tante liebt nicht mehr. Ängstlich, schnelle, laut und helle schwingt sie in der Hand die Schelle. Schwer bewaffnet kommt man jetzt. Mickefett ist höchst entsetzt. Scham verwirrt und voller Schrecken will er sich sogleich verstecken. Aber autsch, der Säbel ritzt, weil er vorne zugespitzt. Schmerzgefühl bei großer Enge wirkt ermüdend auf die Länge. Bratsch! Mit Rauschen und Geklirr leert sich jedes Waschgeschirr. Man ist sehr verwirrt und feucht. Mickefett entschwirrt und fleucht. Schmerzlich an den Stoff der Hose heftet sich die Dornenrose. Das Gartenhaus. Liebe, sagt man schön und richtig, ist ein Ding, was äußerst wichtig. Nicht nur zieht man in Betracht, was man selber damit macht, nein, man ist in was andere machen. Allgemein von Mund zu Munde geht die ahnungsvolle Kunde sozusagen ein Gemunkel, dass im Garten, wenn es dunkel, Julchen Knopp mit Försters Fritze heimlich wandle oder sitze. Diese Sage hat vor allen drei Personen sehr missfallen, die sich leider ganz entzweit durch die Eifersüchtigkeit. Jeder hat sich vorgenommen, ei, da muß ich hinterkommen. Hier schleicht Suttit schlau heraus zu Herrn Knoppens Gartenhaus, wo das Gartenbaugerät wohl verwahrt und trocken steht. Husch, er schlupft in das Salett, denn es naht sich Mickefett. Husch, der zögert auch nicht viel, denn es naht sich Klingebiel. Husch, auch der drückt sich hinein, denn hier naht im Mondenschein, wie wohl zu vermuten war, das bewusste Liebespaar. Oh, wie peinlich muß es sein, wenn man so als Feind zu dreien eng bedrückt zusammensitzt und vor Zorn im Dunkeln schwitzt. Siehe wohl, da geht es plötzlich Rumpelpumpel ganz entsetzlich, alles Gartenutensil mischt sich in das Kampfgewühl. Und rabum zum Überfluss löst sich laut der Flintenschuss. Husch, da schlupft voller Schreck Fritz und Julchen ins Versteck, denn schon zeigt sich in der Ferne Vater Knopp mit der Laterne. Knipp, der Hund kratzt an der Tür. Knopp, der denkt, was hat er hier? Starr und staunend bleibt er stehen mit dem Ruf, was muß ich sehen? Dann, mit Fassung in den Zügen, spricht er, na, ihr könnt euch kriegen. Jetzt kommt Mutter, jetzt kommt Tante, beide schon im Nachtgewande. Oh, das war mal eine schöne, rührende Familienszene. Ende. Feierlich, wie sich's gebührt, ward die Trauung ausgeführt. Hierbei leitet Klingebiel fest Gesang und Orgelspiel. Unter leisen Tränenregen. Traurig. Doch von Amtes wegen. Während still im Kabinett Suttit und Herr Mickefett hinter einer Flasche Wein ihren Freundschaftsbund erneuen. Knopp, der hat hienieden nun eigentlich nichts mehr zu tun. Er hat seinen Zweck erfüllt. Runzlig wird sein Lebensbild, Mütze, Pfeife, Rock und Hose schrumpfen ein und werden lose, so daß man bedenklich spricht. Hört mal, Knopp gefällt mir nicht. In der Wolke sitzt die schwarze Parze mit der Nasenwarze, und sie zwickt und schneidet schnapp Knopp sein Lebensbändel ab. Na, jetzt hat er seine Ruhe. Ratsch, man zieht den Vorhang zu. Ende von Tobias Knopp. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der vergebliche Versuch. Herr Lehmann hat seinen Freunden in der Silvesternacht eine Punschpartie gegeben und beabsichtigt nach Entfernung seiner Gäste, sich noch eine Zigarre anzuzünden. Dargestellt in 12 Bildern ohne Text. Ende von Der vergebliche Versuch. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Virtuos, ein Neujahrskonzert. Zum neuen Jahr begrüßt euch hier ein Virtuos auf dem Klavier. Er führt euch mit Genuss und Gunst durch alle Wunder seiner Kunst. Silenzium. Introduzione. Scherzo. Adagio. Adagio con sentimento. Piano. Smorzando. Maestoso. Capriccioso. Passaggio cromatico. Fuga del diavolo. Forte vivace, fortissimo vivacissimo, finale furioso, bravo, bravissimo.